If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Oh, herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt, Folge 3, direkt aus dem Valenzband der Wissenschaft. Bei mir wieder der chronisch schlecht vorbereitete und denn? Ich bin immer super vorbereitet. Zunehmend bärtiger werdende ja, Reinhard Remfort. Hallo. Und mein Name ist Nicolas Wörl. Herzlich willkommen bei der unserer zunehmend Show. Älter werdende. Ja, aber das mit großen, großen ja. Schritten. Ja, man kann es nicht... man kann es nicht verheimlichen, ja. Lässt meine Leistung hier im Institut nach? Oder wie kommst du da drauf, dass ich... Ich sehe dich ja nie. Ja. Und daraus schließt du, dass ich vielleicht älter werde, oder? Ja, irgendwie, also dir fehlt die Kraft, dich täglich hinzuschleppen. Vielleicht schleppe ich mich ja hier hin, aber schließe mich hier hinter meiner Tür ein und weine leise. Das führt uns zu der Frage, was hast du eigentlich die letzten Wochen getan? Die letzten zwei Wochen? Ja, im Institut ist Folgendes passiert. Wir haben, wie du in den paar Tagen, in denen du hier was gesehen hast, wir haben viel Besuch. So eine kleine, ich möchte fast sagen, Modell UN oder. Und die ist noch nicht komplett, ne? Nee, die sind noch nicht komplett. Wir haben momentan Besuch aus Amerika, Brasilien, Japan. Wir bekommen noch welche aus der Türkei. Genau. Viele Leute zu betreuen, macht aber auch viel Spaß, sind ja alle herzlich willkommen. Ja. Ist halt eine Menge zu tun, ne? Im Moment viel zu tun, ne? Richtig. Im Moment ist ein bisschen viel zu tun. Die Lehre nimmt uns auch in gewisser Weise noch in Anspruch. Das heißt, im Moment ist es relativ viel. Das übliche Spannungsfeld zwischen Forschung, Lehre und Privatleben. Ja. Soll es auch noch geben. Um mal deine Tradition vom letzten Mal fortzuführen mit schlechten Überleitungen. Oh. Privatleben, ich komme auch zu nichts mehr. Ich bin gerade dabei, meine WG umzubauen, weil ein Mitbewohner ausgezogen ist. Mhm. Macht viel Spaß, mehr Platz. Ich fröne meinen Hobbys. Ich zocke reichlich, wenn ich denn die Zeit dazu habe. Du zockst was? Alles, was ich so in die Finger kriege. Früher halt viel mit dem Gameboy, heute eher so. Du hast tatsächlich Zeit, um Computerspiele zu machen. Da muss ich die Daumen schrauben nochmal. Ja, irgendwas läuft falsch, ne? Muss ich nicht viel Zeit, aber ein bisschen. Und natürlich mein vor ungefähr knapp einem Jahr entdecktes Hobby, Klavierspielen. Oh. Ich habe, wie du ja weißt, vor einem Jahr angefangen, ich habe gedacht, man sollte irgendein Instrument sollte jeder spielen können. Blockflöte bin ich in jungen Jahren schon erfolgreich dran gescheitert. Triangel ist unbefriedigend. Das habe ich übrigens auch immer gedacht. Man sollte doch ein Instrument spielen. Hat bei mir aber nicht geklappt. Ich spiele nur Schlagzeug. Ist doch ein Instrument, oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Spielst du nicht auch Gitarre oder sowas? Ja, aber das ist mehr schlecht als recht. Also ich weiß, wie gut ich Klavier spiele. Also mit deiner Virtuosität am Klavier kann ich sicherlich nicht mithalten. Ich darf mal kurz erzählen, warum ich überhaupt angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich singe sehr gerne. Wie man aber in der letzten Sendung gehört hat, singe ich extrem schlecht. Das heißt, du hörst kaum Widerspruch oder sowas. Das ist auch völlig okay. Ich kann mich da realistisch einschätzen. Ich singe aber trotzdem sehr gerne. Ich spiele auch gern Klavier. Über die Leistung meines Gesangs hat sich dann ergeben, dass sich immer weniger Gitarristen bereit erklärt haben, mich zu begleiten. Und deswegen war ich gezwungen, selber ein wenig die Gitarre zu lernen. Allerdings auf einem sehr bescheidenen Niveau. Also ein bisschen Schrammelgitarre. Hat gereicht, du hast Frau und Kind. Du meinst, das hängt mit meiner Fähigkeit zusammen, Gitarre zu spielen? Ach, wobei, die Schlagzeuger kriegen ja immer die Frauen ab, ne? Das ist ein Gerücht. Da kann ich noch ganz andere Geschichten erzählen. Wir hatten Konzerte, wo ich nachher an der Bar mit meinen Gitarristen stand und Biere getrunken habe und wir wurden angesprochen von Leuten aus dem Publikum und ich wurde gefragt, wer ich denn wäre, weil ich halt hinter dem Schlagzeug nicht wahrgenommen wurde. Also diese traurigen Geschichten kann ich aus meiner musikalischen Vergangenheit erzählen. Aber vielleicht reden wir lieber über deine aktuelle über deine Errungenschaften. Wir haben ja, ich muss es mal kurz suchen, wir haben ja vor langer, langer Zeit, als wir diesen Podcast jahrelang geplant haben, hatten wir mal beschlossen. Ich höre immer wir. Ja, okay, du hast geplant. ich bin da eher so reingerutscht. hatten wir mal geplant, das Thema 8-Bit-Musik zu machen. Daher auch halt hier Computerspiele, schlechte Überleitung und so weiter. Und als wir das Thema dann irgendwann für diese Sendung hier in unseren Sendungsplan geschrieben haben, so als Einstiegsthema, habe ich meine liebe Klavierlehrerin, die Maren, gefragt, ob die mir denn beibringen könnte in meiner stümperhaften Art, wenigstens ein bekanntes kleines Lied, das man aus dem ein oder anderen Videospiel kennt, auf dem Klavier zu klimpern. Mhm. Man muss. Ich kenne ja deine sorgfältige Art, Sachen an solche, genau, an solche Projekte ranzugehen. Ich vermute, es mangelte sowohl an Zeit als auch an Ressourcen, das ordentlich zu. Sowohl als auch. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt seit, ich glaube, nicht ganz ein Jahr Klavierunterricht, eine Stunde grob in der Woche, und zu meiner Verteidigung, ich konnte vor einem Jahr nicht mal Noten lesen. Also, du machst das hier so defensiv. Heißt das, du hast uns was mitgebracht? Können wir deine Kunst? Ja, natürlich. Aha. Ich habe, vielleicht erkennt man es. Ich habe es auch noch mein Besser danach von jemandem, der spielen kann. Komm, mach an. Ja, komm. Jetzt, das bist du. Das bin ich. Das ist der erste Haker. da kommen noch mehr von. Halt die Klappe jetzt. Was denn? Ja, wir müssen das mal genießen. Du Arsch. Was ist es denn? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Also, unheimlich lebensbejahend, schwungvoll, klingt schon so russisch. aus deiner späten Jugend, da war das gerade neu. Das ist aus meiner späten Jugend, ja, tatsächlich. Das dürfte Tetris sein, oder? Richtig. Welche Melodie denn von Tetris? Gab ja mehr als eine. Nee, die wo die Highscore-Liste durchläuft. Nee, oder nee, nicht? Du kannst ja am Anfang, dein Gedächtnis lässt nach, du kannst ja am Anfang, das war das nächste Lied in der Playlist, entschuldige. du kannst ja am Anfang ja aussuchen, welche von vier Hintergrundmelodien du hören möchtest. Das war übrigens die einfachste, die man spielen konnte. Okay, weil so tief bin ich offensichtlich in das Spiel nicht eingestiegen. Was ist das jetzt für eine Melodie gewesen? Ich habe das lange gesucht, ich habe auch die Noten davon gesucht, die Maren auch nicht gefunden hat. Die hat sich das dann angehört und die einfach so aufgeschrieben. Das Ganze heißt, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, Korobeiniki. Wie schon richtig von dir erkannt, an diesem warmen, wohligen Klang. Ich meine, Popmusik ist in Russland ja sehr geschätzt. Selbst in Kirchen darf man auftreten und bekommt danach noch eine Herberge. Ich habe das mal mitgebracht noch im Original, ein Video, das wir auch verlinken, und zwar gesungen vom Red Army Corps. Also das Ding hat nämlich auch Text, wie sich das eigentlich anhört. Ich mach mal an, ne? Ist nicht ganz so schmerzhaft wie mein Versuch. Das heißt, das Lied gibt's länger als... Das Lied gibt's schon lange, ja. Oh. Wird schlimmer. Geht insgesamt übrigens 5 Minuten. Cool. Man kennt es aber, oder? Ja, im Grunde genommen schon. Können wir hier für revolutionäres Gedankengut in den Knast kommen, wenn du hier... Was heißt hier revolutionäres Gedankengut? Das haben wir doch schon mal hier gehabt zur Hälfte. Ich blende mal aus. Ja, mach mal. So. Das ist, finde ich, eine Version, die kann man sich schon anhören, wenn man unbedingt möchte, muss aber nicht. Man kann das Ganze auch, wenn man nicht unbedingt Tetris spielen möchte. Ich habe noch ein Video rausgesucht von jemandem, der das richtig gut auf dem Klavier spielen kann. Ich meine, ich bin sehr nah an ihm dran, wirst du gleich feststellen. Verdammt nah dran. Ich mache einfach mal kurz. Verlinken wir auch. Ich biete drum. Das ist die Vision, so sollte es eigentlich klingen. So hätte es klingen sollen. Ja, ja, ist etwas schwungvoller, möchte ich meinen. Etwas schwungvoller interpretiert. Aber du hast die russische, das russische Lebensgefühl etwas besser getroffen. Ja, richtig. Ich kenne ja auch viele. Und habe ja auch jahrelang welche mitbetreut und so. Ist schon schön eigentlich, ne? Aber ich fand meine Version auch ganz nett. Ich blende das mal langsam aus. Das ist jetzt generell mal so, also das war so meine früheste Erfahrung, was halt Videospiele anging. Ehrlich? Ich habe so, wobei, nee, das ist gelogen. Ich hatte vorher einen Amiga 500. Ich habe irgendwann mal einen Gameboy geschenkt bekommen. Da ist ja Tetris früher immer bei gewesen. In diesem Pack noch dieses weiße, klobige, große Ding. Und ich hatte zwei Spiele ganz am Anfang. Und zwar war das eine Tetris, das ich immer noch sehr gerne spiele. Und das zweite Spiel, das ich hatte, war Super Mario Land, beziehungsweise Super Mario Brothers auf dem Gameboy. Hast du das mal gespielt? Ich habe das mal gespielt, ja, aber da war ich schon, da habe ich schon lange, lange gespielt mit Computern. Also wenn das deine frühesten, mein Gott, bin ich alt. Ja, wie gesagt, vorher Amiga 500 so ein bisschen, also so ein paar ältere Sachen kenne ich auch noch, aber das waren so die Klassiker. Und ich habe noch was gefunden, das ist schon ein bisschen, also schon deutlich älter, kennen viele Leute wahrscheinlich schon, weil es bei YouTube mal die Runde gemacht hat. Das hat irgendwie auch schon über 23.000 Mal, wurde 23 Millionen Mal, wurde verdammt oft schon angeklickt. Und zwar ist hier ein netter Herr, der spielt das Super Mario Theme, und zwar auf Querflöte. Ui. Das klingt schon mal ganz gut, aber der macht noch was dabei. Der beatboxt nämlich noch dabei. Während er Querflöte spielt, richtig. Wie geht das denn? Weiß nicht, ich hör mal rein. Die Melodie erkennst du, ne? Ja. Gleich kommt noch der Bass dazu. Oder? Ist nicht schlecht. Das Ganze gibt es übrigens von immer noch mit Inspector Gadget und so. Finde ich auch super. Ja, das war das, was ich dir so zu diesen 8-Bit-Musik-Sachen mal mitgeben wollte. Beziehungsweise, ich könnte noch was anderes einspielen, aber das klemme ich mir jetzt mal. Da möchte ich nur darauf hinweisen. Das heißt, ich glaube, das hieß Mitsuki's Last Chance. Das ist ein Typ, der den gibt es bei Soundcloud. Der mischt so ein bisschen Dubstep. Ich weiß, das hassen die meisten Leute. Ich kann mir das auch nicht lange anhören. Aber der mischt Dubstep mit 8-Bit-Musik. Hört sich auch sehr cool an. Hat irgendwie zwei Alben, jeweils 5 Lieder. Und der hat die in so einem... also die kann man sich bei Soundcloud halt runterladen und den Preis selbst bestimmen. Also im Zweifelsfall kannst du dir beide Alben für 2 Euro oder so runterladen. Finde ich ein ganz nettes Geschäftsprinzip, weil die Leute halt selber entscheiden können, was sie für ihre Musik bezahlen wollen. Und der Künstler bekommt halt trotzdem was. Und die Musik ist, ja, ist okay, kann man sie anhören. Also das ist so das, was, das wurde auch mal irgendwie bei Chaos Radio, haben die auch mal ein Lied davon gespielt. Ist auf jeden Fall nett, kann man sie anhören. 8-Bit-Musik mit ein bisschen Bums dahinter. Was hast du denn in deiner Jugend gespielt, wo du gerade sagtest, das ist bei dir schon ein bisschen länger her? Ja, ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich sehe es in deinem Gesicht, wie lange das her ist. Ja, in der Tat, also meine Computerspielzeit fing weit vor Gameboys an und weit vor Amigas 500. C64 habe ich auch noch gespielt. Im Wesentlichen mit dem C64er. Da habe ich auch noch ein paar Dinger. Und ich habe tatsächlich so 3 Dinger mitgebracht, die für mich wirklich... also da habe ich viel Zeit rein versenkt, sagen wir mal. Also so ein Blick in unseren Sendungsplan, muss ich dir sagen, 2 davon kenne ich. Trotz meiner Jugend. Da bin ich aber gespannt. Also vom Amiga 500. Das ja, aber das ich habe mal drei Computerspiele rausgesucht. Du hast ja schon Interpretation der Musik gebracht. Ich war hier mit meiner Vergangenheit konfrontiert, weil ich diese Computerspiele rausgesucht habe und ich war mir ziemlich sicher, dass die technisch überlegen waren damals, und das waren diese Spieler auch zu dem Zeitpunkt. Ich war allerdings ein klein bisschen geschockt, als ich jetzt noch mal im Nachhinein wieder diesen Spiel konfrontiert war. Ja, die Erinnerung ist dann doch so ein bisschen rosarot ein kleines gefärbt, bisschen, ne? Ja. Wir gehen zurück in der Zeit, und zwar relativ weit, ins Jahr 1987. Da hat nämlich Rainbow Arts ein Spiel rausgebracht, was sich The Great Gianna Sisters nennt. War das nicht eine Kopie von Mario? Im Grunde genommen ja. Seien wir ehrlich, ja. Aber ich hatte halt kein Nintendo und nichts. Ja. Wir hatten ja nichts. Damals. Deswegen habe ich dieses Spiel auf dem 64er gespielt und das war die Anfangsmusik. Echte 8-Bit-Musik. Pass mal auf, gleich geht das mal richtig ab. Ja, 8-Bit-Musik. Eins muss man hier sagen, der Komponist dieses Stücks ist Chris Hülsbeck. Der war zu seiner Zeit schon ziemlich weit vorne. Also mehr konntest du aus den Kisten nicht rausholen. Also das war zum ersten Mal, dass Soundtracks geschrieben wurden, die man sich anhören konnte, sagen wir mal. Ich muss dazu sagen, es gibt zu dieser 8-Bit-Musik eine richtige Szene, die sich darum entwickelt hat. Es gibt heute noch Leute, die sich hinsetzen und diesen Chip vom Amiga damals oder hier den Chip vom C64, ich weiß gar nicht, wie die Abkürzung für diesen Sound irgendwas Chip ist. Also ich glaube SID oder SSID oder so. Auf jeden Fall gibt's heute noch Leute, die sich hinsetzen und damit Musik machen. Mhm. Also wirklich den emulieren und damit am Rechner Musik machen. Und du kannst dir, wenn du ein bisschen googelst nach dem ganzen Mist, kannst du dir komplette CC-lizenzierte Musikbibliotheken runterladen. Etliche Stunden 8-Bit-Musik. Ich meine, wer auch immer sich das etliche Stunden antun möchte. Ja, wir haben die paar Minuten gereicht, die ich jetzt damit konfrontiert war. Mit Gianna Sisters habe ich noch eine Lebenslektion gelernt. Oh, was denn? Dass man... Ja, ich weiß gar nicht, was man da rauszieht, aber dass man gelegentlich, wenn man etwas leistet, dafür auch den Kopf hinhalten muss. Wenn man etwas leistet? Ja, das klang jetzt etwas. Ich erzähle dir einfach die Geschichte. Ja, komm, mach. Damals wurden ja Computerspiele... Der alte Mann erzählt wieder vom Krieg. Also damals, kurz nach dem Krieg, wurden Computerspiele noch am Schulhof kopiert und verteilt. Auf das sogenannten... war in meiner Zeit auch noch. Ja, nein, das ist noch nicht die Geschichte. Ja. Ich hatte nun Gianna Sisters gespielt und es zu einer gewissen Perfektion gebracht. Wir hatten ja sonst nichts, also habe ich Gianna Sisters gespielt. Ich hatte es zu einer gewissen Perfektion gebracht, meine Version dann kopiert und natürlich auch die Highscore-Listen mitkopiert, in die ich mich eingetragen hatte. Ja. Mit fulminanten Rekorden. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt damals aber verschossen in ein Mädchen. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie sie hieß, aber ich vermute Alexandra oder so. Und verliebt und voller Hormone. Ich ahne es. Habe ich natürlich nicht meinen Namen, wie man es damals gemacht hat. Die höchste Form der Ehrerbietung fürs weibliche Geschlecht war natürlich ein neuen Highscore mit ihrem Namen in die Highscore-Liste zu setzen. Ein Freund von mir, der nicht annähernd so gut war in dem Spiel, hatte auch war auch in der Highscore-Liste auf Platz 9 mit einem erbärmlichen Score. Was aber immer noch reichte für die Leute auf dem Schulhof, ihn zu fragen, wie er denn diesen fulminanten Score erreicht hatte. Und meine Leistung wurde überhaupt nicht beachtet, weil niemand diese Alexandra kannte. Ah, okay. Also die war nicht in deinem sozialen Umfeld der Schule? Zumindest nicht in einem, wo man hätte von ausgehen können, dass die auch nur ansatzweise weiß, wie man Computerspiele... Es hätte für dich damals auch peinlicher enden können. Das stimmt. Da hast du recht, ja. Ja, vielleicht sollte ich es so sehen. Vielleicht sollte ich damit abschließen. Ja. Ein weiteres Spiel, was wirklich ein Highlight war damals, war Manic Mansion. Habe ich letztens noch einen Podcast zugehört, der sich mit alten Spielen beschäftigt. Und ich habe den Nachfolger davon natürlich. Zack McCracken. Oder Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Das war der Nachfolger des Nachfolgers. Ja, komm hier. dieses Spiel ist wirklich, das ist der Sound am Anfang. Da kommt der Bass. Das ist doch voll geil. Ist schon ein bisschen hart, oder? Hatte ich auch anders in Erinnerung. Ich muss sagen, ich finde das immer noch super. aber ist jetzt nicht direkt eine große Dynamik in dem Soundspektrum, oder? Nee, aber ich muss sagen, auch wo ich diese Bilder dazu sehe, ich habe irgendwie das Gefühl, früher haben sich die Leute über das Spiel an sich mehr Gedanken gemacht, weil man aus der Hardware nicht so viel rausholen konnte. Also da war bei Grafik irgendwann Ende und bei Musik, wie man hört, war auch irgendwann Ende, ne? Weiß nicht, wenn ich heute irgendwie die Kiddies sehe, die an ihrer PS3 oder sonst was sitzen, so, also nicht, Grafik hat schon fast aussieht wie Filme, ja. Und die Spiele sind immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren. Oder da hast du recht, ja. Ja, aber auch schön. Dieses Video endet mit dem Bildschirmeinblendung Seite 2 einlegen und Knopf drücken. Man will nicht zurück, wenn man ehrlich ist. Nee, das will man nicht. Das will man nicht. Gut, abschließen möchte ich das noch, weil ich dann noch etwas weiter zurückgegangen bin. Hast du Day of the Tentacle eigentlich auch gespielt? Ja. Durch? Ja, klar. Vielleicht großartig. Ich bin noch etwas weiter zurückgegangen. The Bard's Tale. Mein erstes Rollenspiel. Das sagt dir nicht nix das mehr. Das sagt mir nichts mehr, ne? Mein erstes Rollenspiel auf dem C64, mein erstes Rollenspiel und damit eine große Leidenschaft entfacht hat. Das war aber noch eins mit viel Fantasie und das so. Das war mit sehr viel Fantasie. Ich hatte die Erinnerung, das Intro bestand aus einem Barden, der grafisch sehr schön dargestellt auf dem Bildschirm war und auf seiner Laute ein Lied spielte. Mir war schon klar, dass der Text nicht gesungen wurde, sondern nur eingeblendet wurde. Aber ich meinte mich zu erinnern, dass die Musik wunderschön war, ja, und sehr nah am mittelalterlichen Minnesang. Ich mach mal gerade an. Ja, 8-Bit-Mittelalter, ne? Das ist nur die Werbung für ach nee, das ist es schon. Das ist es? Das ist es, ja. Du hörst, es ist nicht mal polyphon. Nee. Das ist immer nur ein Ton zu hören. Das kannst du auch in so einer Geburtstagskarte haben. Ja, mittlerweile. Aber guck mal, er bewegt sich. Trinkt ein Bier. Die Musik geht weiter. Es ist schon schwach, ne? Das war's jetzt? Das war's, ja. Das ist wirklich schwach. Also in diesem Sinne... Ich muss sagen, bei den Bildern ist man eher der Fantasie beraubt, oder? Ich weiß nicht, es ist traurig, oder? Ja. Also, wir sollten dieses dunkle Kapitel hinter uns lassen, glaube ich. Ja, ich finde, der Musik ist Genüge getan fürs Erste. Ich glaube auch. Wir nähern uns langsam, aber noch nicht allzu schnell wissenschaftlichen Themen. Ich habe eine Webseite gefunden und die verlinken wir auch. Die muss ich dir mal eben zeigen. Die ist sehr lustig, weil du hier... dir aus einem Papiermodell einen menschlichen Torso basteln kannst. Hast du das schon mal gesehen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin vorgestern oder so, ich weiß nicht, in welchem sozialen Netzwerk über Bilder davon gestolpert. Ich dachte mir so, was? Also was man hier sieht, ich versuche das mal zu beschreiben, ist ein menschlicher ein menschlicher Torso in Originalgröße, der aus Papier ausgeschnitten und zusammengeklebt wurde. Ist das so ein Papercraft-Modell? Genau. Oder? Ja. Also das sind, wobei jetzt nicht von der Webseite Papercraft. Ja, aber die Dinger nennt man ja generell so, okay, oder? Es ist ein Künstler, der das ursprünglich hergestellt hat, es ist wohl, also für die Mittel, also es sind halt Papierbögen, PDF-Dokumente, die du ausschneiden kannst und dann quasi so eine Art Polygon Flächen zusammenklebst und schneidest, die dann die dreidimensionale Struktur eines männlichen, ich würde sagen männlich, oder? Menschlich, bleiben wir bei menschlich. Menschlich, wollen wir. Eines menschlichen Torsos darstellt. Und was irre ist, ist, der Torso ist eben ausgehöhlt und du kannst nach und nach auch noch Organe dir zusammenkleben. Das Herz beispielsweise, die Lunge oder auch den Darm, wenn es denn dein liebstes Organ sein sollte. Die Leute haben zu viel Zeit, oder? Und die kannst du halt alle getrennt zusammenbasteln und dann in diesen Torso packen. Krass. Und hast dann Torso in Originalgröße. Und du kannst, und das finde ich das Interessante, du kannst dieses, also auf der Webseite des Künstlers kannst du diese gesamten Modelle, also jedes Organ und den Torso ausdrücken, drucken. Ja, der hat PDF-Dokumente dort. Ach, das sind dann auch so gestrichpunktete Linien und so, wo man die knicken muss und so weiter, ne? Ich glaube, er schrieb hier irgendwas von mehr als 700 Arbeitsschritte, die du machen musst, um überhaupt erstmal den Torso zu machen, also noch keine Organe dann. Also du siehst hier beim Herz beispielsweise, da hast du auch diese Herzklappen, oder Herzkranzgefäße. Du siehst hier im Hintergrund auch, wie viel er ausgeschnitten hat und wie viel geklebt hat. Ist das so eine winzige Schere, die der daneben hatte? So ein, Nagelschere, ne? Ja, aber du siehst hier die kleinen Polygone, und, da musst du schon... Und die Flasche eines namhaften Klebstoffherstellers. ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Also ich erinnere mich, als ich jünger war, ich bin schon wieder bei dem Thema, da hatte mein Vater das mal... Das Alter nagt, ne? Da wurde versucht, die Lobby des... oder die das Ansehen der Atomkraft in Deutschland etwas zu erhöhen. Oh, ja, und da haben Atomkraft Befürworter? Ja, ich weiß gar nicht. Oder? Ich überlege gerade, ob es sogar Elektrizitätswerke waren. Ich weiß nicht, also wer genau dahinter steckte, vielleicht auch das Bundesministerium für Atomkraftpropaganda, ich weiß nicht genau. Aber die haben jedenfalls ein Bastel. Bogen rausgebracht, bau dir dein eigenes Atomkraftwerk. Aber irre, also das waren irrsinnig viele Teile. Wir haben es auch nie fertig gekriegt. Also konntest du dir bestellen für einen kleinen Umkostenbeitrag. Aber da waren wirklich also Turbinen, die du rausnehmen konntest aus den Kraftwerksgebäuden. Du konntest die große Kuppel des Atommeilers abnehmen und drin die Brennstäbe sehen. Also es war wirklich irre, aber wir haben es nicht fertig gekriegt. Schade. Aber sowas finde ich schön. Mini-Atomkraftwerk muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber so... Grundsätzlich, also auch hier diese Geschichte mit dem Torso finde ich insofern natürlich schon irgendwie interessant, weil ich meine, wenn du dir so ein Torso kaufen möchtest, anatomisch korrekt, damit Studenten, Schüler in Schulklassen unglaublich teuer, so damit arbeiten können. Also generell, wenn es für ihr Education-Zwecke ist, ist das unglaublich teuer. Und hier mit so einer Klasse mal eine Projektwoche zu machen und dann hier so ein Herz... Du kannst das ja im Kindergarten ausschneiden lassen, also so die verschiedenen Klassen durchgehen, so ein Schulprojekt. Also ich glaube, für Bildung... oder für den Bildungssektor, glaube ich, ist das hochinteressant. Vielleicht auch für Entwicklungsländer, wo man Gespür für Anatomie lehren möchte. Man kann es ja generell auch, man muss es ja nicht unbedingt aus Papier machen. Man kann ja auch ein bisschen beschichteten Kunststoff oder so nehmen. Irgendwas, was sich knicken lässt und ein bisschen stabiler ist als halt Papier. Ich weiß gar nicht so, wie das hier geknickt ist und zusammengeklebt ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das verhältnismäßig stabil ist. Also, ich erinnere mich da und erinnere dich auch gerne an die Diamanten, die wir mal vor einem halben Jahr oder so zusammengeklebt haben, um sie als Präsente vor Türen zu legen. Ich erinnere mich, ja. Die waren nicht so stabil, ne? Die waren vor allem nicht so einfach zu machen. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Ich glaube, hier bei diesen Modellen wäre ich leicht überfordert. Das ist die Hölle, glaube ich. Also da wäre ich wäre da definitiv mit überfordert. Haben wir denn ernsthafte wissenschaftliche Themen? Natürlich. Ich habe mich gewissenhaft, wie ich bin, natürlich groß vorbereitet vor einer halben Stunde. Aber funktioniert ja, reicht ja. Im Großen und Ganzen. Und zwar, ich habe ein wissenschaftliches Thema, das ich sehr, also das finde ich persönlich auch sehr interessant. Und zwar Neues vom Ollen Jupp, wie du ihn letztes Mal nanntest. Ja. Ach ja, unser Kepler ist wieder da. Genau, der gute Herr Kepler ist wieder da. Und zwar hat er seinen Namen gespendet für etwas. Darüber möchte ich reden. Und als Untertitel habe ich noch da zugeschrieben, Home Sweet Habitable Home. Oh, ja, da bin ich. Und als zweites Thema habe ich noch, das habe ich nicht ganz so ausführlich, wird ein bisschen kürzer werden. Und zwar möchte uns ein großer Energieversorger lange Zeit schon weismachen, Strom wäre gelb, aber Strom ist nicht gelb. Der Zukunftsstrom quasi, der wird grün sein, sagt die Regierung ja auch. Der Zukunftsstrom ist grün. Und du wirst uns das heute beweisen. Und dazu habe ich ein kleines Paper rausgesucht, auch wieder von Chemikern, habe ich auch nur halb verstanden, aber da geht's um eine Möglichkeit, grünen Strom zu erzeugen. Aha. Und du hast auch was mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht. Das mein zweites Thema wird dich sicherlich sehr interessieren. Das heißt Kometen, Alkohol und der Ursprung des Lebens. Also klingt, ich sag mal so, klingt partiell sehr interessant. sollte also so ungefähr dein gesamtes. Also es geht um Alkohol, Sex und Kometen. Sex, wo hast du Sex gelesen? Ursprung des Lebens. Ach so, okay, ja, stimmt. Oh ja. Ich werde dich vermutlich enttäuschen. Ja, aber wäre nichts Neues. Das erste Thema, und damit würde ich sagen, starten wir dann auch jetzt ernsthaft in diese Sendung. Was ich mitgebracht habe, heißt, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Was heißt das? Ich muss dabei sofort an den entsprechenden Film denken. Und der ist großartig. Ich hatte sowas befürchtet, ja, dass du genau darauf zu sprechen kommst. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Ernsthaft ich, nicht? Nein. Boah, musst du gucken. Ja? Ja, der ist wovon handelt der? Der ist super. Wovon handelt der? So ganz, also es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ein Sergeant oder so auf irgendeinem amerikanischen Stützpunkt fliegt halt quasi eigenmächtig bepackt mit einer Atombombe los Richtung Moskau oder zumindest Richtung Russland, um da also zur Zeit des Kalten Krieges, um da halt eine Atombombe abzuwerfen. Mhm. Der lässt sich auch nicht mehr aufhalten vom Präsidenten und so weiter und ja, im Großen und Ganzen handelt der Film davon, wie die halt mit diesem Flugzeug da unterwegs sind und dann Präsident zusammen mit dem russischen Präsident am Tisch sitzen und die ganze Zeit beraten, was die machen sollen. Und die haben halt als Berater einen gewissen Naturwissenschaftler, Dr. Seltsam. Dr. Seltsam ist ein Überbleibsel aus der Nazi-Zeit. Merkt man auch daran, dass er sich immer sehr schwer tut, damit Herr Präsident zu sagen. Im Rutscht immer so ein halbes Mein Führ. Und der rechte Arm schnellt immer hoch. Ist eher ein amüsanter Film. Also ist ein sehr, sehr lustiger Film. Okay. Und dann auch noch mit an diesem Tisch sitzt irgendwie ein General, der das Ganze ein bisschen realistischer sieht, der dann sagt, ja, schlagen wir doch einfach zurück, haben wir saubere 7, 8 Millionen Tote, da kann man ja mit leben, ein paar Verluste. Dr. Seltsam schlägt dann irgendwann auch noch vor, wir könnten ja, also die Führungspersönlichkeiten könnten sich alle in einen Bunker zurückziehen und jeder nimmt sich so 3, 4 Weibchen mit, um dann die Menschheit neu zu gründen. Hauptsächlich geht es um diese Diskussionen in dem Film. Der ist schon echt großartig. Okay, ich werde ihn mir mal geben. Ich guck mal, ob ich den Trailer finde, dann können wir den auch noch verlinken. Wir haben, ja genau. Ja, darum geht's bei mir heute nicht. Schade. Ich habe das Thema, was ich mitgebracht habe, genannt, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Weil ich persönlich dachte ja immer, wir wären immer dümmer. Jetzt haben wir nicht letztens das Gegenteil bewiesen? Was, ehrlich? Ja, hier, zumindest werden wir hier nicht zwingend immer dümmer. Ich hätte übrigens... Woran haben wir das festgemacht? Wir haben doch so dieses nette Quiz gemacht. Ja, okay. Es gibt natürlich immer Ausreißer, aber... Ich habe übrigens ernsthaft überlegt, ob wir irgendwie unseren amerikanischen Gast fragen können, ohne ihn dabei auf die Füße zu treten, ob er diesen Test mal mitmacht. Bitte, erspar uns. Ja, ich weiß. Das geht, glaube ich, nicht, ohne ihm auf die Füße zu treten. Aber egal. Ja. Also wir, und damit meine ich jetzt keine Nation, sondern wir alle als Menschen, dachte ich immer, werden immer dümmer. Also was ich damit meine ist, wir starten mit einer Anzahl von Gehirnzellen. Ach so, meinst du das? Und die werden immer weniger. Ja. Zum Teil arbeiten wir da ja auch noch aktiv dran, durch Konsum von Alkohol. Also ja. Jedenfalls werden es netto immer weniger Gehirnzellen. Natürlich lernen wir Dinge, aber das spiegelt sich eher so ins Schließen von, oder spiegelt sich wieder durch, und so. Genau, Verbindungsschließen im Gehirn, also Synapsen wieder. Aber Gehirnzellen haben wir, dachte ich immer, einen gewissen Stand und damit müssen wir leben. Es gibt jetzt Studien, die uns Hoffnung machen, dass es nicht ganz so ist, dass in der Tat im Laufe des Lebens neue Gehirnzellen nachwachsen können. Und das Erstaunliche oder das kann man schon fast als Treppenwitz der Geschichte bezeichnen, also so eine gewisse Ironie in der Geschichte ist, dass uns ein radioaktives Kohlenstoffisotop, was bei Atomtests, oberirdischen Atomtests gebildet wird, genau bei der Beantwortung dieser Frage hilft. Ich verstehe überhaupt nichts. Das dachte ich mir. Ich wollte mich auch nur neugierig machen. Also, ist geschafft. In der Tat werden bei Säugetieren, also auch bei Menschen, die meisten Gehirnzellen bis zur Geburt oder kurz nach der Geburt gebildet. Damit müssen wir dann leben und diese Gehirnzellen werden auch nicht erneuert. Ernsthaft, das werden nicht mehr, aber so vom Volumen her wird das Gehirn doch größer noch. Du startest ja schon, also Kinder haben ja einen überproportional großen Kopf. Ich glaube, so viel größer wird das Gehirn nicht. Müsste man sich mal angucken, wie viel das Gehirn während des Lebens. Also ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass du Volumen zunimmst, indem du, wenn ich mich recht erinnere, unterscheidet man beim Gehirn ja zwischen grauer Masse und weißer Masse. Also du hast diese Gehirnzellen sind, glaube ich, eher so grau. Mhm. Und diese Leiterbahnen, die werden dann irgendwie, ich sag's jetzt mal so, etwas unbiologisch bewachsen mit so einer fettigen Substanz, die Leitungsbahn zwischen den Gehirnzellen stabiler macht oder schneller macht quasi. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass an der Stelle die Gehirnmasse schon zunehmen kann. Aber die Gehirnzellen, selber. Zumindest die aktiven Zellen. Genau, die sollen, also nach dem, was ich in dieser Studie gelesen habe, eben im Wesentlichen fix sein. Es gibt allerdings Studien bei Affen, wo man festgestellt hat, dass im Hippocampus tatsächlich doch vereinzelt Gehirnzellen neu wachsen. Weißt du, was der Hippocampus ist? Das ist der, ist das nicht der große, fette Nerv, der irgendwie so am Ende zum Rückenmark hängt oder so? Der Hippocampus ist ja schon mal vom Namen her, ist es oder ein Seepferdchen. Oder ist das irgendein Hirnlappen, der irgendwo, ich weiß nicht, man hat es auf jeden Fall schon mal gehört. Der Hippocampus heißt so, Hippocampus ist halt lateinisch und heißt Seepferdchen oder das Seepferdchen ist danach benannt. Hippocampus heißt, glaube ich, aus ist so ein Meeresungeheuer aus irgendeiner Sage, Hippocamp. Mhm. Hippo Pferd und Campus, glaube ich, Monster. Aber gut, da. Campus Monster, das? Oder Campus, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, ich bin wegen Latein mal hängen geblieben. Also, jedenfalls, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Aber dieser Hippocampus ist interessant, weil es eine Region ist, die fürs Lernen und für neue Erinnerungen zuständig ist. In gewisser Weise hilft uns der Hippocampus, Gedächtnisinhalte vom Kurzzeit... Ach, ins Langzeitgedächtnis genau. Zu schaufeln. Ja. Wo sitzt der jetzt? Also ist das in der Region? Ich glaube, mehr so, hier so. Ah, okay. Also... also keine Ahnung, irgendwo... also es ist ein relativ kleiner Bereich. Mhm. Müssen wir gleich mal bei Wiki gucken, wo der sitzt. Es gibt Menschen, denen beide Hippocampi entfernt wurden oder bei denen die zerstört wurden, die können keine neuen Erinnerungen formen. Gar keine? Ja, die alten Erinnerungen bleiben zwar erhalten, aber neue können nicht mehr prozessiert werden quasi. Also die erleben Dinge, aber können die nicht ins Langzeitgedächtnis spulen oder transportieren. Der Hippocampus ist quasi so eine Struktur, die Erinnerungen generiert. Also die aus dem Erlebten eine Erinnerung macht. Das ist schon diese Erinnerungen werden dann aber woanders gespeichert. Das heißt, du kannst den Hippocampus rausnehmen und bleibst, oder Hippocampi muss man sagen, weil es mehrere gibt, zwei. Die Erinnerungen würden dann erhalten bleiben, aber du kannst keine neuen Erinnerungen bilden. Ja. Gut, aber darum ging es mir gar nicht. Es gibt jetzt eine Studie, die haben sich, oder ich muss anders anfangen, die USA und die Briten und die Sowjets, da haben wir sie alle zusammen, die haben zwischen 1945 und 1963 tolle Experimente gemacht mit Atombomben. Ah ja. Und die hatten keine großen Skrupel, die auch oberirdisch stattfinden zu lassen. Dazu möchte ich übrigens mal sagen, da haben die bei einer Quox & Co-Folge, glaube ich, mal ganz nett am Rand erwähnt. Es gab ja ein riesen Geschrei bei den Atomkraftwerksunfällen, was die auch schlimm waren und so weiter, ne? Von wegen hier radioaktive Wolke, bla bla. Aber wenn man das mal aufträgt gegen so auf so ein Diagramm, irgendwie radioaktive Partikel in der Atmosphäre gegen Zeit und dann mal so die 60er sieht, dagegen ist so ein Atomkraftwerk, das irgendwie hochgegangen ist, nur so ein kleiner Fitzel. Also weil also, die da damals in die Atmosphäre geblasen haben, also ist da schon ging, Hammer. Da ging richtig die Post ab. Also die hatten da tatsächlich überhaupt keinen Skrupel. Gut, man muss sie zugute halten. Sie konnten wahrscheinlich auch noch nicht so sehr ahnen, welche Effekte und welchen Einfluss das haben wird. Aber die haben richtig die haben ordentlich strahlendes Material, Staub in die Atmosphäre gejagt. Bei diesen Explosionen ist als Nebenprodukt auch C14, also ein Kohlenstoffisotop, entstanden. Mhm. Also normaler Kohlenstoff ist, wie du weißt, C12. Oder C13. Oder C13. In sehr kleinen Mengen. In sehr, ich glaube 1%. Genau, 1%. Und etwa. Vermutlich noch viel weniger in der normalen Natur kommt C14 vor. Während dieser Atomtests wurde das aber gebildet. Und deswegen findest du, wenn du dir die Atmosphäre angeguckt hättest zwischen 1945 und 63, hättest du mehr von diesem C14 gefunden. Seitdem findest du immer weniger C14. Mhm. Jetzt kommt dieses C14 natürlich in die Nahrungskette und aus der Nahrung werden auch neue Zellen geformt. Und deswegen kannst du, wenn du dir eine Zelle anguckst und misst, wie viel C14 du siehst, kannst du Rückschlüsse ziehen, wann die Zelle gebildet wurde. Das benutzt man doch auch hier zur Datierung, oder? Genau, in diesem Fall, auf anderen Längenskalen, wenn du wissen willst, wie alt ist der Holzbalken, der hier rumliegt. Oder das Turiner Grabtuch. Genau. In diesem Fall halt auf einer anderen Längsskala. Diesmal willst du halt wissen, wann wurden menschliche Zellen gebildet. Und das Team, also es gibt jetzt ein Team von Wissenschaftlern, die in Stockholm am Karolinska-Institut in Schweden forschen. Und die haben sich eben angeguckt, wie viel C14 die in unterschiedlichen Gehirnregionen finden. Zellen, die in dieser Zeit der Atomtests gebildet wurde, haben halt mehr C14. Mhm. Und Zellen, die nachher gebildet wurden, zeigen weniger C14. Ah. Das heißt, die haben sich jetzt Leute angeguckt, übrigens tote Leute, 55 Postmortem-Gehirne standen ihnen zur Verfügung und die haben sie sich eben angeguckt und insbesondere in diesem, oder ausschließlich in diesem Bereich des Hippocampus, haben sie gefunden, dass dort die Gehirnzellen im Schnitt jünger sind als die Gehirnzellen in anderen Gehirnregionen. Also kann man das sagen. Das heißt, das ist später gewachsen, das Ding, oder? Genau. Also tatsächlich haben sie festgestellt, dass sich dieser Bereich des Gehirns, eben der Hippocampus, ständig erneuert. Etwa 1400 Neuronen pro Tag. Das ist schon interessant, weil es die einzige Region ist, also so weit, wie man das jetzt weiß, die einzige Region ist im menschlichen Gehirn, wo sich Gehirnzellen erneuern. Könnte man sich ja mal die Frage stellen, warum? Ich kann dir die Antwort nicht geben, also ist mehr so eine rhetorische Frage, aber ist schon interessant. Sterben die auch im Durchschnitt schneller als die restlichen? Das oder? Ist ein Wunderpunkt, den ich noch ansprechen muss. Ah. Es sterben mehr, als neu gebildet werden. Also im Mittel, auch im Hippocampus, sterben im Mittel über die Zeit, auch da wirst du dümmer. Also wenn man das im Zusammenhang mit dem Hippocampus sagen kann. Also auch da verlierst du netto Gehirnzellen. Die Frage ist aber, warum ist das da? Also warum hast du da so ein Sterben und Wachsen? Also Zellen, die sich erneuern halt durchgehend, wo halt irgendwann alle Alten weg sind und nur noch neue da sind quasi. Und beim Rest vom Gehirn hast du halt so den alten Scheiß. Komisch, ne? Das vielleicht ist es besonders wichtig für den Menschen, Erinnerung zu generieren, weil er sich über die Erinnerung definiert. Jetzt können wir aber fragen, hat man das bei Tieren auch mal ausprobiert, mit kleineren anderen Gehirnen? Also tatsächlich hat man wohl diese Eigenart, dass sich da neue Zellen bilden, als erstes bei Mäusen, glaube ich, gefunden und bei Affen. Also von daher gibt's bei Mäusen hat man sogar beobachtet, dass die netto Gehirnzellen gewinnen können, im Gegensatz zu uns. Da wissen wir, wer die nächsten Weltherrscher. Von wegen Delfine hier. Du meinst, also von da soll man, in die Richtung soll man, auf die müssen wir aufpassen. Das ist, ich denke schon. Das war mein erstes Thema, was uns zeigen sollte, dass früher nicht alles schlecht war. Naja, vielleicht sollte man so nicht. Oder auch Atombomben was Gutes haben. Ne? da haben wir der Atomlobby wieder Futter gegeben. Nein, ich glaube, so weit sollte man natürlich nicht gehen. Aber man kann auch dem Schlechten, was da in den Jahren passiert ist, kann man vielleicht auch ein paar gute Dinge abgewinnen. Ich muss tatsächlich sogar sagen, das Thema, auch wenn das jetzt klingt wie eine schlechte Überleitung, schneidet teilweise, also in einem gewissen Aspekt, mein nächstes Thema sogar an. Ich sehe, du hast gelernt. Ja, schlechte Überleitungen zu machen. Ich hätte es einfach nicht erwähnen sollen. Wir kommen offensichtlich zum zweiten Thema des Tages. Ja, richtig. Ich habe nämlich, also ein Teilaspekt meines Themas ist was in der Physik oder generell in der Naturwissenschaft unglaublich oft vorkommt. Man hat einen winzig fizzeligen kleinen Effekt, den man, wie ich auch gerne in meinem Science Slam des Öfteren mal erwähne, ein deutliches Signal ist für einen Physiker sowas, wo in einer komplett verrauschten Kurve zwei Peaks auftauchen, die man auch nur bei Vollmond sieht, wenn mindestens drei andere Physiker mit spitzen Hüten um den Tisch tanzen. Was ich sagen wollte, ist, man hat einen winzig kleinen Effekt und aus dieser winzig kleinen Messgröße, wie jetzt zum Beispiel hier das C14, das irgendwann mal bei Atomtests entstanden ist, kann man irre Rückschlüsse ziehen. Finde ich super sowas. Also finde ich auch extrem beeindruckend. Und habe immer direkt ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht jeden Scheiß aufschreibe, den ich im Labor mache. Mein Thema. Wie gesagt, Neues vom Ollen Jupp. Der Olle Jupp war ja bekannt für hier Planetenbewegungen und so. Es gibt die drei Keplerschen Gesetze. Es waren noch drei, ne? Ja, von denen du letzten Mal behauptet hast, die waren so schlimm und schwer zu verstehen. Und ich habe gesagt, das ging noch. Aber ja, da waren wir uns uneins. Ja, ich kriege die auch nicht mehr auf die Reihe übrigens. Ja, gut. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja gut, darum geht's ja jetzt. Partiell würde ich es noch hinkriegen. Ja, doch, doch. Also eins auf jeden Fall würde ich noch hinkriegen, das, was für das Thema hier wichtig ist. Auf jeden Fall hat der gute Johannes Kepler, ist Namenspate für ein Projekt der NASA. Mhm. Und zwar für ein Weltraumteleskop. Was viele Leute, also oder was vielen Leuten nicht bewusst ist oder was viele Leute nicht wissen, ist, dass es neben Hubble, was ja allgemein bekannt ist, weil da ja eine Menge schiefgegangen ist und teuer war zu reparieren und so weiter. Ja, aber nebenbei auch schöne Bilder raus. Richtig, auch naja, auch super, danach denke, halt gut funktioniert hat und auch super, aber das ist halt den Leuten, das hängt denen noch im Gedächtnis, das kennt man. Es gibt aber neben Hubble noch andere Weltraumteleskope, okay, die halt nicht stationär, also Hubble ist ja auf einem stationären, also einem geostationären Orbit, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich weiß es nicht. Hätte ich vielleicht mal recherchieren können, aber egal. Auf jeden Fall gibt es auch Teleskope, die sich auf Umlaufbahnen befinden und eins davon heißt Kepler. Okay. Und zwar gibt es ein Weltraumteleskop Kepler, das ist, befindet sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne und die NASA hat Funkkontakt so ungefähr, ich glaube einmal die Woche oder so haben die Funkkontakt zu dem Ding, und können das halt steuern, regeln und ähnliches. Und von diesem Kepler-Projekt wollte ich ein bisschen was erzählen, aber einmal ganz kurz, wie ich da drauf gekommen bin, was überhaupt dazu erzählen. Das Ding war nämlich vor kurzem auf einschlägigen Seiten in den Schlagzeilen. Es ist nämlich kaputt. Oh, schon wieder. Ja, aber da erzähle ich gleich, was genau kaputt ist. Also, wie gesagt, dieses Teleskop Kepler kreist um die Sonne, also um eine Umlaufbahn um die Sonne. Und das Ziel von Kepler ist es, das ist ein sehr interessantes, also prinzipiell bewohnbare Planeten zu finden. Das okay. heißt Planeten, die unserer Erde ähneln, sogenannte Erden bzw. Supererden, die sich um einen Stern in einer sogenannten habitablen Zone befinden. Aha. Habitable Zone, wie gesagt, ich war schlecht in Latein, habitable Zone heißt auf Deutsch ja sowas wie bewohnbar. Wenn man sich jetzt mal so einen Stern anguckt, um den Planeten kreisen wie unsere Sonne, also wie bei unserer Sonne, dann gibt es ein paar Planeten, die sind nah an der Sonne dran, sowas wie zum Beispiel die Venus, und Planeten, also näher als die Erde, und Planeten, die sind weiter weg, wie zum Beispiel Jupiter, Saturn und so weiter. Man sagt jetzt, eine wichtige Voraussetzung für Leben in der Form, wie wir es kennen, ist flüssiges Wasser. Hm. Flüssiges Wasser kann aber nur in einem gewissen Abstand zur Sonne existieren, weil da die Temperatur richtig ist. Ja, ansonsten, wenn es zu heiß ist, wird es dampfförmig. Genau, wenn es zu kalt ist, ist es Eis. Praktisch ins Weltall. Und wenn es, ja genau, wenn es zu kalt ist, haben halt Eis und da kann dann auch nicht viel fleuchen. Okay, ja. So, das heißt, man hat je nach Größe des Sterns, also Größe der Sonne, Größe des Planeten und Abstand zu der Sonne, also zu dem Gestirn, um das das kreist, hat man eine gewisse Zone, die man habitable Zone nennt, in der halt Planeten existieren können, rein theoretisch, die flüssiges Wasser aufweisen. Mhm. Jetzt die Frage, wie zur Hölle kann man sowas sehen? Ich meine, selbst wenn wir mit guten Teleskopen und Sterne angucken, sehen wir ja nicht mal Planeten drumherum. Ja. Also erstmal hat man dieses Teleskop auch in den Weltraum geschossen und lässt das da kreisen, damit man schon mal die ganzen Steuereinflüsse unserer Erdatmosphäre nicht hat, wie bei Hubble. Und dann sucht man in einem gewissen Teil unserer Milchstraße, der vielversprechend aussieht und relativ nah ist. Relativ nah ist aber immer noch mehrere, also ich glaube ungefähr 1000 Lichtjahre waren es. Also immer noch zu weit für uns. Aber man guckt sich da die verschiedenen Sterne an und kann an verschiedenen Eigenschaften, die man da sehen kann, Rückschlüsse ziehen, ob es da Planeten gibt und nicht nur, ob es die gibt, sondern auch, ob die prinzipiell bewohnbar wären oder ob es da eventuell flüssiges Wasser geben würde. Ich glaube, eine Methode kenne ich. Dann erzähl mal, weil Kepler benutzt hauptsächlich eine Methode, okay, die auch mit Kepler zu tun hat. Okay, wahrscheinlich ist dann, mir ist, glaube ich, bekannt, dass man sich die Helligkeit des Sterns ansieht und wann immer ein Planet davor läuft, quasi zwischen Satellit oder Teleskop und Sonne, dazwischen läuft, verdunkelt sich der Stern in gewisser Weise. Richtig. Und deswegen kann man dann davon ausgehen, dass eventuell, wenn es regelmäßig, periodisch passiert, dass da ein Planet ist. Das führt dazu, dass früher nur sehr, sehr große Superplaneten entdeckt werden konnten. Mittlerweile wird, glaube ich, die Messtechnik immer besser und man kann auch kleinere Planeten entdecken. Richtig. Und was ich auch noch interessant fand, ist, glaube ich, das ist ja schon irre, dass man das sehen genau, kann. Genau, das lass mich dazu ganz kurz sagen. Klar. Das fand ich irre, das Ding, also diese Methode nennt man Transit-Detektion, okay, also Transit-Detection, weil es halt wirklich darum geht, wenn der von uns aus gesehen der Planet sich vor die Sonne schiebt, wir sehen zwar den Planeten nicht, aber wir können sehen, dass sich die Helligkeit des Sterns ändert. Und zwar kann Kepler Helligkeitsänderungen von einem Zehntausendstel wahrnehmen in Sternen, die halt unglaublich weit weg sind, was schon, finde ich, verdammt viel ist. Ja. Ungefähr, ich glaube, 100 ppb oder so waren das, stand dabei. Ein Zehntausendstel, ist egal. Auf jeden Fall, wenn Kepler, also dieses Teleskop, Helligkeitsänderungen sieht, die zwischen 1 und 6 Stunden dauern und periodisch sind, kann man davon ausgehen, dass das ein Planet ist, der da im Spiel ist. Und anhand der Dauer dieses Transits kann man Rückschlüsse ziehen, und zwar mithilfe der Keplerschen Gesetze, obwohl sie so alt sind, kann man anhand der Dauer Rückschlüsse darüber ziehen, wie die Umlaufbahn ist, wie groß die ist. Man kennt das ja noch, in gleichen Zeiten werden gleiche Winkel überstrichen bei den Ellipsen und so weiter. Also man kann Rückschlüsse, aus der Dauer kann man Rückschlüsse auf die Größe des Orbits, um den das Ding kreist, ziehen. Aus dem Helligkeitsverlust, den du angesprochen hast, kann man die Rückschlüsse auf die Größe des Planeten ziehen. Wie du ja schon gesagt hast, großer Planet wird halt schwächer, kleiner Planet nicht ganz so schwach. Und aus einer Kombination von beidem, dann diesem Umlaufbahndurchmesser und der Größe, kann man Rückschlüsse auf die Temperatur ziehen, die da ist. Aus der Temperatur kann man Rückschlüsse darauf, also kann man darauf schließen, ob da jetzt flüssiges Wasser vorhanden sein könnte oder nicht. Und das finde ich Hammer. Also man sieht ein Flackern von einem Stern und kann da, ja, ist das so, oder? Man sieht das Flackern von einem Stern und kann daraus Rückschlüsse ziehen. Okay, man kann noch nicht hinfliegen, gucken, ob es stimmt, aber man kann prinzipiell Rückschlüsse eventuell ziehen, ob da jetzt was, ich habe so oft Rückschlüsse jetzt gesagt, ob da potenziell Wasser sein könnte oder nicht. Detektieren tut das Ganze Kepler übrigens mit einem CCD-Sensor, der 95 Megapixel hat. Und zwar auf 21 Modulen mit jeweils einer mehr als Full-HD-Auflösung auf jedem Modul. Das wären große Bilder. Ja, das ist vor allem, also jetzt denkt man sich, okay, NASA, Hightech, 95 Megapixel klingt jetzt nicht nach so verdammt viel. Meine Spiegelreflex hat auch schon 15 oder 20. Man muss sich aber bei sowas immer überlegen, das Ding wurde erstens 2009 da hochgeschossen, also schon vor ein paar Jährchen, und zweitens, alles, was in den Weltraum geschossen wird, muss so unglaubliche Belastungstests überstehen, das soll ja nicht kaputt gehen. Ja, passiert manchmal trotzdem, wie jetzt zum Beispiel Kepler. Letzten Monat, als es mal wieder in Funkreichweite war, hat man festgestellt, dass eins von vier Steuerrädern sich nicht mehr ansteuern lässt, beziehungsweise klemmt, hakt, kaputt ist. Ich meine, kann ja schnell passieren. Ich meine, was da oben alles rumfliegt, selbst ein kleines Steinchen macht riesen Löcher, wenn das mit einer ordentlichen Geschwindigkeit angerauscht kommt. Auf jeden Fall kann man von den vier Steuerrädern nur noch drei benutzen und dadurch taumelt das ein bisschen und ist nicht mehr so genau einstellbar. Also man kann nicht mehr mit so hoher Präzision es ausrichten, was sehr schade ist. Allerdings muss man sagen, die Mission war geplant für 3,5 Jahre. 2009 wurde das Ding hochgeschossen. Die ist durch. Und es wurde gesagt, 3,5 Jahre ist ursprünglich geplant. Wenn man mit dem Treibstoff und so weiter sparsam umgeht, kann man es eventuell auf 6 ziehen. Okay. Jetzt werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr 6 werden, aber trotzdem kann man mit dem Ding ja immer noch ein bisschen was messen. Ja, ich meine, der Vorteil, du schickst es auf eine Umlaufbahn um die Sonne, dann hast du natürlich den Vorteil, dass störende Einflüsse der Erde nicht mehr da sind. Der Nachteil ist halt, das Ding ist nicht mehr in Reichweite, um gegebenenfalls mal einen Schraubenschlüssel dran zu legen. Ne? Das ist dann schon ärgerlich. Ja. Ich find's also ich fand's erstens überraschend, dass es überhaupt noch neben Hubble weitere Weltraumteleskope gibt, war mir nicht bewusst, also nicht so direkt bewusst, und wie gesagt, dass man halt aus so einem Flackern halt wirklich auf Erden schließen kann. Ich hatte irgendwie auch noch in Erinnerung, dass es auch Methoden gibt, quasi also du kennst ja das Licht, was der Stern aussendet. Ja. Und du kannst auch damit Vergleiche machen, wie das Licht aussieht, wenn der Planet davor ist. Und wenn du das spektroskopisch dir anguckst, also dir anguckst, welche Wellenlängen fehlen jetzt auf einmal, dann kann man gewisse Rückschlüsse darüber ziehen, durch welches Medium das Licht, das dich erreicht, durchgegangen ist. Also woraus welches wurde genau. Und darüber Rückschlüsse ziehen, woraus der Planet chemisch besteht. Ich dachte, da gäb's auch schon Sonden, die daran arbeiten. Ich weiß nicht, ob Kepler so eine Einheit auch drin hat oder ob das andere Sonden sind oder ob ich mir es sogar nur eingebildet habe. Ich habe es zumindest auf der Homepage nicht gelesen. Also ich muss dazu noch sagen, eine der letzten Meldungen neben diesem ist es kaputt, war, dass Kepler kurz vor seinem Quasi-Tod noch bei einem Stern zwei potenzielle Supererden beziehungsweise Erden gefunden hat. Kepler? Ja, Kepler. Der Olle Jupp? Ja, das Ding heißt Kepler. Ja gut, aber Also, aber jetzt das Teleskop. Über wen reden wir jetzt? Wir reden über das Teleskop. Oh, so, okay. Kurz vor seinem Quasi-Tod. Ich dachte, als du von Tod, nein. Ich war kurz unkonzentriert und dachte, was? Kepler ist tot? Ja, das Ding hat noch zwei Supererden entdeckt, und zwar um den Stern mit dem, wie es Astronomen häufig machen, literarischen Namen Kepler 62. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Oh je. Der Stern heißt Kepler 62 und die beiden Supererden, die das Ding entdeckt hat, mittlerweile hat das insgesamt 4 entdeckt. Heißen Kepler 62a und 62b? Nee, F und E, weil es insgesamt 7 Planeten Ehrlich? Sind. Ja, ernsthaft. Oh. Das heißt, der eine Planet heißt Kepler 62f, ist 40% größer als die Erde. Braucht 267 Tage für eine Umdrehung seiner Sonne. Also da ist ein Jahr ein bisschen kürzer. Und der andere Planet, der noch am innersten Rand der habitablen Zone rumeiert, ist 60% größer und braucht 122 Tage. Da ist es schon ein bisschen heißer, wie man sich vorstellen kann. Aber Wasser kann da prinzipiell noch flüssig vorkommen. Also eins ist klar, wenn die Makler anfangen, auf den Planeten Grundstücke zu verkaufen, dann brauchen die Dinger einen anderen Namen. Also ja. Man kauft auf Kepler 62f ein Grundstück. Vor allem, was ist das denn bitte für eine Adresse? Irgendwie Gaußstraße 73a auf Planet Kepler 62f. Milchstraße, hast du gesagt? Ne, ist irgendwo in der Milchstraße oder das Ding, oder was? Boah, ich meine, das war irgendwo in der Milchstraße. Ich weiß es aber. Ich möchte dazu auch nochmal auch noch die Seite, also da hat die NASA wirklich eine super geile Seite zugebastelt. Die habe ich auch schon mal in die Shownotes geschrieben, die werden wir auf jeden Fall verlinken. Und das entsprechende Paper zu den beiden Supererden, wenn da nochmal jemand nachlesen möchte. Die Homepage ist kepler.nasa.gov. Die ist wirklich richtig schön gemacht. Die ist nämlich, also ich glaube, das könnte selbst für Kinder, die fließend Englisch sprechen, sehr interessant sein. Du kannst nämlich wirklich so, also die haben ein schönes, so eine schöne Flash-Animation. Du kannst spielerisch wirklich dir so einen flackernden Stern angucken, da mit dem Teleskop drüber fahren, dann siehst du verschiedene Messwerte, die kannst dann in eine Tabelle eintragen, auf Weiter klicken und so weiter. Und du gehst quasi diesen kompletten Prozess spielerisch entlang, wie du aus diesem Flackern halt die Durchmesser von den Planeten und alles berechnest. Finde ich echt sehr schön gemacht. Gibt's leider zu wenig von solchen Sachen. Das stimmt, ja. Abschließende Frage, hattest du erwähnt, wie weit der Planet weg ist, falls mir das hier alles zu bunt wird? Es waren, glaube ich, 1000 oder 1200 Lichtjahre. Wird eng, ne? Ja, also du hast ja nicht mehr viel Zeit. Ja, danke, dass du das so charmant sagst. Das trifft mich etwas, weil ich natürlich nur um dein Wohlbefinden besorgt war. Ich habe in alter Tradition ein Experiment der Woche mitgebracht. Und ich wollte, dass es dir gut geht. Ja, okay. Ist so. Ich sehe weder Alkohol noch Frauen irgendwo hier. Du hast, nein, das nicht, aber du hast sicherlich gerade bemerkt, dass ich etwas abgelenkt war und hier schon mal etwas vorbereitet habe. Ich habe nämlich Wasser gekocht. Oh, Wahnsinn. Ja, ich nähere mich langsam der praktischen Arbeit wieder, weil, ja, ist dein Wohlbefinden, liegt mir sehr am Herzen. Und nicht mal der billige von Aldi. Ich habe, ich bereite dir einen Cappuccino zu. Boah. Vom Chef einen Kaffee bekommen. Es ist natürlich lediglich ein löslicher Pulver. Es ist trotzdem so ein Stück weit verkehrte Welt, oder? 5 bis 6 gehäufte Kaffeelöffel. Ja, und die meinen damit immer so Kaffeetassen, ne? Also so kleine. Nee, die unterscheiden tatsächlich zwischen 4, zwischen Pott und 5. Ui. 6. Ja, komm, kriegst noch einen. 7. Kriege ich die Starbucks-Tasse? Du kriegst die Starbucks-Tasse, die hier bei mir steht. Die mit diesem löslichen Cappuccino gerade entehrt wird, oder? Stimmt, eigentlich ist das so ein bisschen... So, warte. Jetzt muss ich mit dieser heißen Flüssigkeit hier, heißem Wasser, hantieren. Das versuche ich hier mal einzuschenken jetzt. Ah ja, also war schon mal schlimmer. Es sah nach Experimenten hier im Büro schon mal schlimmer aus. Ja, das stimmt. Worum geht's denn überhaupt? Ja, ich rühre also jetzt... Du hast mir jetzt garantiert keinen Kaffee aus reiner Nettigkeit mitgebracht. Das stimmt, nein, genau. Es geht natürlich wie immer um ein Experiment. Jetzt bitte ich dich, kannst du das mal umrühren hier, dein Cappuccino, und dann, also diesen herrlichen Schaum einzurühren. Und jetzt rühre ich um. Vor einer Minute habe ich noch gehört, mir wird ein Kaffee gemacht. Jetzt geht es erstmal ums akustische Erleben und nicht ums geschmackliche Erleben. Ich rühre das für dich um. Ich habe jetzt dieses heiße Wasser auf das Pulver geschüttet. Ich rühre jetzt um, diese herrliche Crema, die sich gebildet hat. Und ich werde jetzt mal mit dem Löffel auf den Boden der Tasse stoßen. Fällt dir was mit deinen musikalischen Ohren auf? Das wird heller. Der Ton wird heller, ja. Und zunehmend. Ich kann es wieder umkehren. Ich rühre jetzt nochmal wieder um. In die andere Richtung, oder? Nein, ich rühre den Schaum wieder ein. Und jetzt starten wir wieder bei niedrig. Und der Ton wird wieder höher. Kannst auch nochmal, mach mal jetzt ohne den Schaum einzurühren, klopfe jetzt mal. Nur, ist das immer noch? Oh ja, es ist immer noch hier. Es wird zunehmend, also wir können auch ein bisschen warten und dann cool. Wieder. Also offensichtlich hat es irgendwas mit dem, Darf ich den jetzt trinken? Den darfst du jetzt trinken. Juhu. Ja. mit dem Schaum zu tun. Ja, cool. Ist dir beim Kaffee aufgefallen heute Morgen, oder? Während du schon gearbeitet hast. Natürlich. Ich war heute, ohne Scheiß, ich war heute um 7:45 hier. Ernsthaft. Ja, vielleicht sollten wir den Leuten draußen in der Wirtschaft im echten Leben sagen, dass wir hier im im Elfenbeinturm so im Durchschnitt zwischen 9 und 10 anfangen, dafür aber auch lange bleiben abends, so bis 8 oder 9. Ja, okay, darüber okay, selbst über wieder selbst ins Aus befördert. Genau. Also, was ich eigentlich erzählen wollte, diesen Effekt, den wir jetzt gerade beobachtet haben, ne? Ja. dass der dieses Geräusch oder das Stoßen des Löffels, dass dieser Ton immer höher wird, das ist ein Effekt, der ist schon relativ lange bekannt und der wurde tatsächlich auch schon mal wissenschaftlich. Das ist ja voll krass. Der wurde tatsächlich wissenschaftlich auch schon mal beschrieben. Das ist ja geil. Und zwar 1982 von Frank Crawford. Das Paper, was ich auch verlinke, trägt den Titel Hot-Chocolate-Effekt. Oh. Also ganz offensichtlich passiert das Gleiche natürlich auch im Kakao. Also es hängt jetzt hier nicht an deinem Cappuccino. Aber Kakao hat doch keinen Schaum in dem Sinne, oder? Ja, aber ich glaube schon... Also ein bisschen vielleicht auch noch. Es wird schon reichen. Das ist schon krass. Das Gleiche kannst du beobachten, und das wollte ich dir nicht antun, mit Salz in heißem Wasser, das wäre noch gegangen, aber auch mit Salz in Bier. Boah. Ich hatte kurz überlegt, nachdem ich dir hier schon mal gefrorenes Bier kredenzt hätte, dir vielleicht auch in diesem Fall mal Bier mit Salz zu kredenzen, aber das habe ich dir erspart. Also nochmal, um das noch einmal ganz kurz für die Zuhörer, das ist so was Typisches, was ich auf jeden Fall nachmachen wollen würde, wenn ich morgen irgendwie sitze und da meinen Senseo-Kaffee mit Schaum habe und da den Schaum reinrühre oder so. Man hat quasi ein heißes Getränk, wo man Schaum oben ein bisschen drauf hat, rührt den rein und dann klopft man in der Mitte der Tasse so auf den Boden, ne? Einfach. Das ist krass. Cool. Jetzt hören wir also einen Ton, der höher wird, ne? Ja. Ton, der höher wird. Physiker sprechen dann von Frequenzen. Genau, wollte gerade sagen, höhere Frequenz. Genau. Das heißt, da schwingt irgendwas schneller als vorher. Also bleiben wir erstmal bei der Frequenz. Offensichtlich, haben wir es mit einem Ton zu tun, dessen Frequenz zunimmt. Wir müssen, also was eigentlich nicht so unser Stil ist, wir versuchen nach Möglichkeit Formeln zu vermeiden, aber in diesem Fall müssen wir uns kurz erinnern, wie sich die Frequenz berechnet oder wie sich Wellenlängen mit oder Schallgeschwindigkeiten oder Frequenzen über Schallgeschwindigkeit und Wellenlängen berechnen. Die Formel dazu ist, die Frequenz ist gleich die Schallgeschwindigkeit geteilt durch die Wellenlänge. Mhm. Also eine relativ einfache Formel. Drei Sachen. Frequenz ist gleich Schallgeschwindigkeit durch Wellenlänge. Wobei das schon wieder ein Bruch, ne? Das wird schon nachrechnet. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Moment, Schallgeschwindigkeit, ist sie denn nicht immer gleich? Nein, ist sie nicht. Das hängt stark von dem Medium ab, was wir betrachten. In Luft beispielsweise ist die Schallgeschwindigkeit mit 300, über den Daumen, 340 Meter pro Sekunde relativ langsam. Bei 20 Grad. Mhm. Im Cappuccino oder sind wir ehrlich, in Wasser. Ja, wollte gerade sagen, es schmeckt auch eher nach Wasser mit einem Schuss Zucker. In Wasser liegt die Schallgeschwindigkeit bei 1500 Metern pro Sekunde. Also schon deutlich höher. Ja. Das Fünffache mal locker, ne? Knapp. Genau, ja. Fünffach. Ja, etwa. Ja, also ja, weniger, auf wurde 40 aber, mal ja. abgesehen, da. Das Jetzt rühren wir in die Luft, oder jetzt rühren wir Luft in die Tasse oder in das Getränk. Dadurch nimmt die Schallgeschwindigkeit ab. Und der Ton wird tiefer. Danach steigt die Luft natürlich wieder nach oben. Ja. Das Medium wird wieder mehr wie Wasser und die Schallgeschwindigkeit nimmt wieder zu und der Ton wird höher. Klingt ziemlich einleuchtend. Ja, das klingt einleuchtend. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Wir müssen noch eine Randbedingung festmachen. Schön hätte ich jetzt auch gefunden, ja, klingt einleuchtend, ist aber falsch. Ne? Doch, in gewisser Weise ist es das schon. Aber wir müssen noch eine Randbedingung machen, weil es ist nicht immer so, haben wir jetzt gerade diese Formel gesehen oder gehört. Frequenz ist gleich Schallgeschwindigkeit durch Wellenlänge. Es ist nicht immer so, dass die Frequenz zwingend sich ändert, wenn sich die Schallgeschwindigkeit ändert. Das kann man wiederum mit einem Experiment feststellen, wenn wir beide jetzt in einem Swimmingpool wären und wir wären beide unter Wasser und ich würde dich unter Wasser anschreien, so wie ich es also hier normalerweise an Luft tue, dann würdest du nicht merken, dass der Schrei seine Frequenz und damit die Tonhöhe ändert. Ich hätte immer noch die gleiche Tonhöhe wie jetzt hier an Luft. Der Grund ist, dass ich, wenn ich unter Wasser schreie, gleich mit der Schallgeschwindigkeit, die sich natürlich im Wasser ändert, auch die Wellenlänge des Schalls ändert. Das ist allerdings, und zwar im gleichen Maße, deswegen bleibt die Frequenz gleich. Das ist allerdings hier bei diesem Experiment mit der Tasse nicht der Fall. Warum? Weil wir es hier mit stehenden Wellen zu tun haben. Ah. Die Welle, die wir hier hören, die Schallwelle, die kann keine andere Wellenlänge einnehmen als eine stehende Welle in der Tasse. Das heißt also Wellen. Das heißt, wie jetzt in meiner runden Tasse, da wurde man als Physikstudent lange mit gequält, hat man quasi, kann man sich das vorstellen, wie eine Membran, die da drin ist und auf der halt verschiedene Moden, aber also schon verschiedene stehende Wellen sich breit machen können, aber halt immer nur gewisse Wellenlängen, die halt da reinpassen, um halt an den Rändern halt Knoten zu bilden, zum Beispiel. Und deswegen, weil sich die Wellenlängen nicht ändern können, weil die durch die Tassenwände festgelegt sind, ändert sich durch die Änderung der Schallgeschwindigkeit auch die Tonhöhe. Da fällt mir ein schöner Satz ein, den ich gestern gelesen habe. Sachen, die ein Physikstudent nie sagen würde. Dieses System kann man nicht mit einem harmonischen Oszillator nähern. Das ist jetzt, das verstehen nur... Ja, das verstehen nur wenige Leute, aber das ist mir gerade egal. Ich fand den sehr schön. Jetzt haben wir im Grunde genommen das Experiment verstanden. Eine Sache noch, so weit dachte ich, ja. Muss das eine heiße Flüssigkeit sein? Ich glaube nicht, denn es scheint ja auch... wobei Hot Chocolate war das, ne? Hot Chocolate heißt der Ursprungsartikel, den wir auch verlinken. Es funktioniert aber auch mit kaltem Bier und Salz. Okay. Da bringst du halt über das Salz Nukleationskeime ins Wasser. Ja, okay. Und dann kommt CO2. Kohlensäure, dann hast du Kohlensäurebläschen, in denen auch die Schallgeschwindigkeit. Das heißt, bei meinem Bier, wenn das Schal vor sich hin steht, ändert sich auch irgendwann, wenn das so vor sich hin. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht könnten wir damit noch ein Produkt machen. Wir könnten über die Schallgeschwindigkeit, also über die Frequenz beim Anstoßen eines Glases. Genau, klären, ob das Bier frisch gezapft ist oder nicht. Ne? Das könnte ein Produkt sein. Ja, sehr schön. Ja, eine Anwendung. Ja, wir machen uns jetzt drüber lustig, warten ein halbes Jahr und du siehst irgendwo Werbung dafür und ärgerst dich. Wir müssen noch einmal zurück zu dem Experiment, weil das Schöne an den Experimenten, die wir hier machen, ist, dass ich immer am meisten lerne, habe ich den Eindruck. Ich kannte den Effekt schon und ich hätte erwartet, dass ungefähr so die Erklärung lautet. Es ist aber noch eine Kleinigkeit, die ich dir noch erzählen muss. Man könnte sich jetzt fragen, auf welchen Wert ändert sich die Schallgeschwindigkeit in dieser Tasse, wenn wir, sagen wir mal, so 1% Luft einbringen. Also ist das ein empfindliches System oder eher ein nicht so? Genau. Also wir haben eine Schallgeschwindigkeit von 340 Meter pro Sekunde in Luft und 1500 in Wasser. Was würdest du erwarten? Nur so jetzt über einen groben Daumen und einfach mal geraten. Also Mittelding, weiß nicht, 1400 dann so ein bisschen. Mittelding ist genau das, was ich erwartet hätte auch. Ne? Irgendein Wert dazwischen. Weißt du, wo die Schallgeschwindigkeit liegt in dem Luft-Wasser-Gemisch? Mhm. Bei 120 Meter pro Sekunde. Exakt? Kommt natürlich stark drauf an, wie viel Luft du drin hast. Ja, aber der Phänomen, das ich benennen wollte, ist, die Schallgeschwindigkeit ist noch langsamer als in der Luft. 120 zu 340. Oh, krass. Das würde man irgendwie intuitiv nicht erwarten. Überhaupt nicht. Also da passiert nochmal was. Kommt das davon, so spontan eine erste Idee, die ich hätte, wäre, du rührst ja Luft rein, das heißt winzige Bläschen quasi, also sowas in die Richtung zumindest. Sind das dann Grenzflächenübergänge, die das... Also von Wasser zu Gas, von Gas wieder zu Wasser und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Eine Meinung basierte tatsächlich auf sowas. Wir bringen kleine Störzentren ein quasi. Mhm. Und die Wellenlängen oder Schallwellen mit kleineren Wellenlängen werden mehr gestreut oder gedämpft als die, mit längeren Wellenlängen. Also kleinere Wellenlängen heißt dann die mit höherer Frequenz. Ja, genau. Deswegen klingt als erstes der Ton auch niedriger. So ein bisschen so ähnlich wie Licht durch die der Himmel blau aussieht, weil insbesondere weil die hohen Wellenlängen, also die hohen Frequenzen des Lichtes, also die niedrig kleinen Wellenlängen mehr gestreut werden und deswegen, wenn du so am Tag nach oben guckst, siehst du einen blauen Himmel, weil halt das blaue Licht zu dir gestreut wird. Aber das könnte man annehmen. In diesem Paper von dem Frank Crawford von 82 wird die Erklärung, gibt's aber eine andere Erklärung, und die möchte ich jetzt erstmal glauben. Deswegen, ich kann diese andere Erklärung nicht kommentieren, aber der Herr Crawford hat das Folgende geschrieben. Die Schallgeschwindigkeit, also man muss sich erstmal vor Augen führen, wovon eine Schallgeschwindigkeit abhängt in Gasen und in Flüssigkeiten. Und die hängt sowohl von der Dichte des Mediums ab und von der Kompressibilität. Ja. Also wie gut du, also zum einen, wie dicht das Medium ist und zum anderen, wie gut kannst du es komprimieren. Klingt einleuchtend, wenn man sich überlegt, was Schall ist. Ja, halt, ne? Die Schallgeschwindigkeit nimmt sowohl mit der Dichte als auch mit der Kompressibilität ab. Also ich will jetzt die Formel nicht aufzeigen, die kann man auch in diesem Paper lesen. Aber die Schallgeschwindigkeit nimmt mit der Dichte ab und mit der Kompressibilität. Zunächst einmal haben wir jetzt Wasser oder Cappuccino, aber das ist ja das Gleiche, mit einer hohen Dichte, zumindest im Vergleich zur Luft, aber mit niedriger Kompressibilität, denn Flüssigkeiten kannst du nicht komprimieren. Ja, genau. Also hohe Dichte würde dafür sprechen, dass wir eine niedrige Schallgeschwindigkeit haben. Aber niedrige Kompressibilität. Die Luft im Vergleich dazu ist weniger dicht, also hat eine höhere Schallgeschwindigkeit, aber eine wesentlich höhere Kompressibilität. Gase kannst du komprimieren. Dadurch eine sehr niedrige Schallgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt deinen Cappuccino anrühre und den verquirle, dann haben wir quasi das Beste aus beiden Welten. Das Beste aus beiden Welten. Wir haben eine Flüssigkeit, bei der sich die Dichte relativ wenig geändert hat, weil wir nicht viel Luft eingebracht haben. Aber die Kompressibilität verändert sich sehr stark, weil plötzlich ist das Medium zu komprimieren. Ah, ja, stimmt. Und deswegen haben wir eine niedrigere Schallgeschwindigkeit als bei der Luft quasi noch. Also etwas, was man überhaupt nicht erwarten würde. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Vielleicht liest man das alles nochmal nach in dem Paper, in dem Hot-Chocolate-Effekt. Aber ganz abgesehen davon, selbst wenn man es nicht nachlesen möchte oder so, es ist schon, also selbst wenn man es nicht erklären kann, das ist ein cooler Effekt, wenn man so, ja, wobei jetzt funktioniert, ich habe keinen Schaum mehr, funktioniert nicht mehr. Der Schaum ist langsam weg, ja. Aber das ist was Cooles, finde ich, was man selber mal ausprobieren kann und Leute damit ein bisschen beim Frühstück klugscheißern beeindrucken. Sollen wir vielleicht an diesem Punkt zu einem anderen Getränk übergehen, was auch Schaum... Ich wollte gerade sagen, so was Schaumiges fände ich ganz gut. Den Cappuccino kannst du ja mal... Ich stell da dieses Wasser-Cappuccino-Gemisch mal da unten hin und reiche dir mal das gute, was ist es? Duckstein Weizen Cuvée. Ein Cuvée habe ich dir mitgebracht. Mit Aroma-Hopfen veredelt. Komm her, ich habe deine Kritik gerade schon wieder zur Kenntnis genommen. Kein Bier, ne? Dass du sagst, ja, kein Bier auch, aber dass es dir nicht gut geht bei mir. Ja. Deswegen habe ich dir das Feinste von allen feinen Weizenbieren mitgebracht. Das ist was Edles. Sowas kann ich mir sonst nicht leisten. Das glaube ich auch, ja. Kann ja nicht jeder so herrschaftlich residieren. Während wir anstoßen und ein Schlückchen trinken, möchte ich das Ganze etwas untermalen mit einem kleinen Musikstück, was ich gefunden habe. Prost. Prost. Na? Iron is a metal, you see it every day. Oxygen eventually will make it rust away. Carbon in its ordinary form is coal. Crush it together and diamonds are born. Come on, come on and meet the elements. May I introduce you to our friends, the elements. Like a box of that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Neon's a gas that it lights up the sign for a pizza place. The coins that you pay with are copper, nickel, and zinc. Silicon and oxygen make concrete, bricks, and glass. Now add some gold and silver for some pizza place class. Come on, come on and meet the elements. I think you should check out the ones that call the elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Team up with other elements, making compounds when they combine. Or make up a simple element formed out of atoms of the one kind. Balloons are full of helium, and so is every star. Stars are mostly hydrogen, which may someday fuel your car. Hey, lead in all these elephants. Did you know that elephants are made of elements? Elephants are mostly made of four elements, and every living thing is mostly made of four elements. Plants, bugs, birds, fish, bacteria, and man are mostly carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. Come on, come on and meet the elements. You and I are complicated, but we're made of elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. With other elements, making compounds when they combine, or make up a simple element formed out of atoms of the one kind. Come on, come on and meet the elements. Check out the ones that call the elements. Like a box of paints that are mixed to make every shade. They either combine to make a chemical compound or stand alone as they are. Da ist der Song schon zu Ende. Kam etwas plötzlich. Aber ja, da sind ja auch noch die Credits. Gut, ja. Ja, schick. Was du hier Song gehört hast, war die Brooklyner Band They Might Be Giants. Hast du das schon mal gehört? Das habe ich schon mal irgendwo gehört, ja. Die sind bekannt für viele andere Lieder. Zum Beispiel. Ja, nicht recherchiert. Aber das hier. Hast du ernsthaft nicht recherchiert? Da bin ich aber, das freut dich jetzt. Ja, ich muss, wenn ich ehrlich bin, ja ein bisschen. Was du hier gehört hast, ist das 14. Studioalbum der Band. Oh, das ist krass. Wie lange gibt's die? Und das ist nett, dass du fragst, ja. Aber ich kenne die Antwort nicht. Aber es ist das 4. Album, was sie rausgebracht haben, was sich auf oder an Kinder richtet, möchte ich sagen. Ich muss auch hier jetzt wieder... Also quasi mal eine ordentliche Konkurrenz zu den Teletubbies oder so ein Scheiß. Wenn du so willst. Ja, erstens ist es vernünftige Musik, ne? Ja. Handgemacht. Und die Texte sind lustig. Also für Erwachsene sind die lustig. Und naja, ich möchte jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der pädagogische Wert ist. Also um dir nur einen Eindruck zu machen, das erste Album 2005, was sich an Kinder richtete, hieß Here Comes the ABC. 2008 das Album Here Comes the 1-2-3. Und dieses Album hier, das vierte, heißt Here Comes Science. Here Comes Science. Aber was ist mit dem dritten? Das weiß ich auch nicht. Kannst du bitte aufhören? Ja, Entschuldige. Ist ja auch kein wissenschaftliches Thema, ne? Genau, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Also eins von diesen Alben, ich weiß nicht mehr, ob es das Here Comes the 1-2-3s, war auch nominiert für den Grammy Bestes Musikalbum für Kinder. Also die Texte sind echt ganz lustig. Also wer da Spaß dran hat an so einer Musik, ich habe mal... Bist du durch deinen Sohn da drauf gestoßen? Nein, tatsächlich bin ich durch einen amerikanischen Freund da drauf gestoßen, der mir das mal vorgespielt hat. Ja, ich habe im Rahmen dieser... der Sendungsvorbereitung bin ich da nochmal drüber gestolpert und habe mir das dann einfach, weil ich das irgendwie eine gute Idee finde, dass Leute mit ihren Mitteln, so wie wir ja hier auch mit unseren bescheidenen Mitteln versuchen, Wissenschaft zu vermitteln. Ja, da könnte man Geschichten erzählen. Finde ich es gut, wenn das irgendwie an die breite Öffentlichkeit gebracht wird. Ja, und so, dieses Album kannst du beispielsweise auch bei iTunes laden und ich habe mal den Link dazu in unsere Shownotes gepackt. Ist das so ein, wie heißen die Dinger, Fische irgendwas Link? Nee, ich verdiene da gar nichts dran. Okay, das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Wir machen alles gemeinnützig. Fürs Gute. Bis es läuft. Ja, bis es... Okay, ja, das war quasi unsere kleine musikalische Pause. Und jetzt kommen wir schon zu meinem zweiten wissenschaftlichen Thema. Das Thema, was ich genannt habe, Kometen, Alkohol und der Ursprung des Lebens. Also Alkohol, Kometen und Sex. Aber da hast du mich ja schon enttäuscht. Hatte ich schon gesagt. Sex wird nichts. Das wird nichts. Es ist. Aber Kometen, okay, Bier habe ich hier stehen. Genau. Wissenschaftler, so muss ich anfangen, Wissenschaftler sind sich einig, dass das Leben vor etwa 4 Milliarden Jahren auf die Erde kam. Alle Wissenschaftler mit Ausnahme eines kleinen Dorfes auf einem anderen Kontinent. Da hast du recht, ja. Ich begebe mich hier schon wieder auf sehr dünnes Eis. Also okay. Nein, ich bleib dabei. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich sage, eine Theorie. Ja, genau, eine Theorie. Eine mögliche. Die an Schulen gelehrt wird. Nicht allen, aber ja. Doch. Nein, also das sage ich bitte nochmal mit aller Deutlichkeit. Das Leben auf der Erde begann vor 4 Milliarden Jahren und nicht vor 4000 oder was auch immer die anderen da so glauben. Ja. Das Leben begann etwa vor 4 Milliarden Jahren, als sich komplexe, aber eben noch nicht lebendige organische Moleküle sich organisiert haben. Sowas wie Alkohol. Tatsächlich, da komme ich gleich. Oh, schön. Sich organisiert haben zu Nukleinsäuren, primitiven Viren und rudimentären Zellen. Einige Leute glauben, seitdem ist nicht viel passiert. Da kann man drüber diskutieren. Das kommt halt drauf an, wo man nachguckt, ne? Genau, wo man hinguckt. Also, aber andere glauben halt daraus, aus diesen ersten primitiven Bauteilen hat sich dann das Leben entwickelt, wie wir es kennen. Mhm. In all seiner Vielfältigkeit. Allerdings ist bis heute noch verhältnismäßig unklar, wie genau das passiert ist. Also nicht, wie die Evolution dann stattgefunden hat, nachdem man die ersten primitiven Zellen hatte. Das kann man sich vorstellen, Mutation, und dann geht es halt von da aus weiter. Aber tatsächlich ist schon die Frage, woher kamen die ersten primitiven Zellen oder die ersten komplexeren organischen Moleküle, aus denen das Leben sich gebildet hat. Siehst du, und deshalb gibt's da diese andere Theorie, wo man sich die Fragen nicht stellen muss. Ja, genau, ne? Wo die Fragen einfach nicht gestellt werden. Ja, sowas bei der Begründung belassen oder möchtest du eine wissenschaftliche Begründung hören? Zu was? Zum Ursprung des Lebens. Also wir können ja auch, wenn du... Ja, so, wenn du der... Wenn du dem Kreationismus zugetragen, allerdings wird dann hier eine Position frei. Ja. Gibt es da draußen irgendjemanden, der Lust hat, über Wissenschaft zu podcasten? Also ich finde, man muss ja jede Meinung einmal gehört haben. So, ich mach dich hier mal aus. Ja. Nee, also, sagen wir so, ich kann Kreationismus in die gleiche Ecke schieben wie Homöopathie oder sowas. Wie steht eigentlich dein Bruder dazu? Zu was? Kreationismus? Der ist ja Theologe, wenn ich mich richtig erinnere. Der studiert katholische Theologie auf Lehramt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also Kreationismus findet der auch lustig. Okay. Also so. Der will aber nicht mehr Pastor werden, oder? Nein. Der zieht mit seiner Freundin demnächst zusammen. Katholische Religion? Katholische Religion. Was? Der zieht mit seiner Freundin zusammen? Ja. So progressiv ist meine Kirche? Katholische Lehrer dürfen. Tatsächlich ist das, glaube ich, echt noch so verbohrt. Die dürfen nicht offiziell so ein Paar zusammenwohnen, wenn er Lehrer, also unverheiratet, so ist glaube ich, nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Ich will da jetzt nichts Falsches erzählen. Alles kann ich nur hoffen für unsere Gesellschaft. Ja, richtig. Wo kommen wir denn da sonst noch hin? Lass uns bitte, lass ja, uns weg von diesem Religiösen ja, und so, ja, wir sind ja hier. So. Also die Frage ist, woher kamen diese primitiven Zellen oder die ersten komplexeren ja. organischen Moleküle, die aus denen das Leben entstanden ist? Da könnte man jetzt spontan mal sagen, Statistik. Jetzt sind zufällig irgendwann mal die richtigen zusammengeknallt. Ja gut, das könnte man natürlich sagen, nur wir reden hier über eine relativ, ja, also über eine Explosion quasi des Lebens. Plötzlich ist das Leben aufgetaucht und da war relativ viel Masse plötzlich vorhanden. Wir sprechen hier über organische Moleküle. Natürlich bilden die sich zufällig, gelegentlich, aber du brauchst halt viel, ne, um komplexe Lebewesen herzustellen. Die Frage ist halt, wo kommen die so massiv her? Schon wieder höre ich den Kreationismus an der Ecke stehen. Wir kommen zur wissenschaftlichen Betrachtung dieses Themas. Es gibt eine schöne Veröffentlichung, die tatsächlich noch nicht draußen ist. Die kommt am 20., also in 2 Tagen raus. Das heißt, wir haben Insider-Informationen hier? Quasi, ja. Im Journal of Physical Chemistry A. Warum hast du das jetzt schon? Ja, das ist eine gute Frage, mein Freund. Das ist eine gute Frage. Die Forscher, die dieses Thema bearbeitet haben, heißen Neil Goldman und Isaac Templin. Ah, jetzt weiß ich, wo du es her hast. Und der gute Isaac Templin ist ein guter Freund von mir. Den habe ich auf einer Konferenz in Washington kennengelernt, Washington DC. Und ich war sehr erfreut zu sehen, dass er dieses interessante Thema behandelt hat. Also, ist er Chemiker? Der ist theoretischer Physiker. Also zwar beschäftigt er sich mit allerhand Computersimulationen. Das ist der, das, was wir nicht verstehen. Ne? Genau, deswegen bin ich froh, dass du mich dazu nicht nimmst. Es war etwas also wir haben uns extrem gut verstanden und wir planen auch noch gemeinsame Projekte, aber man muss ehrlich sagen, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Ja, ich halt eher Experimentalphysiker und eher Theoretiker. Das ist ja wirklich, also ich meine, das haben wir glaube ich schon mal erwähnt, das ist ja das, was selbst Physiker oder Naturwissenschaftler generell an The Big Bang Theory sehr schätzen, dass das, obwohl es so total abgehoben ist, da so viel Wahrheit drin steckt. Wie zum Beispiel, dass theoretische Physiker und Experimentalphysiker, das sind wirklich zwei Welten. Also die natürlich arbeiten die zusammen und alles, aber es sind schon unterschiedliche Menschenschläge, die so in die Richtung gehen. Ich bin sehr froh, dass du keine persönliche Einschätzung von Ingenieuren jetzt hier ablässt. Was denn? Ja, der Herr Wolowitz wird ja immer etwas gering geschätzt. Mr. Wolowitz. Wird immer etwas gering geschätzt von dem guten Sheldon Cooper, weil er eben nur, also weder ein PhD hat, aber selbst wenn er das hätte, würde Sheldon ihn, glaube ich, nicht akzeptieren. Nachdem ich das erste Mal versucht habe, einen Probenhalter zu konstruieren und eine technische Zeichnung dafür anzufertigen, habe ich absolut Hochachtung vor jedem Ingenieur. Und sicherlich auch seit unserer letzten Indienreise. Kannst du kurz erzählen? Welchen Teil davon denn? Nein, nicht die Reise, sondern lediglich... Meinst du die Verkabelung im Guesthouse? Nein, oder? Wie hochgeschätzte Ingenieure dort sind. Oh ja, stimmt. Das war bei der Einreise. Man wird bei der Einreise nach Indien, wenn man halt am Zoll seinen Pass vorlegt und so weiter, wird man gefragt, what's your profession? Und ich habe gesagt, I'm a scientist, I'm here for a project. Und dann hat der nette Mann mich kurz verstört angeguckt, hat wieder in meinen Ausweis geguckt, hat mich wieder angeguckt und fragte, ah, you're an engineer. Da habe ich versucht zu sagen, no, I'm a scientist, I'm a physicist. Er guckte mich an, ah, engineer. Macht den Stempel drauf, gab mir das Ding wieder und... Du warst unzufrieden, ne? Ich fand, zumal bei deinem lieben, bei deiner Begleitung, bei deinem lieben Chef, da wurde akzeptiert, dass ich Physiker bin. Richtig, weil du bist ja Herr Doktor. Ich weiß nicht warum, aber jedenfalls wurde es akzeptiert. Okay. Bis wird, aber gut, ja. Okay, also man muss halt, ich habe mich schon gefragt, so okay, vielleicht ist dem das nicht so klar, dass es da Unterschiede gibt, bis wir dann in dem Labor, wo wir zu Gast waren, angekommen sind und mir unser Gastgeber erzählt hat, dass mir dieser nette Mensch am Zoll eigentlich ein Kompliment gemacht hat, weil Ingenieure generell in Indien deutlich höher angesehen sind, als Naturwissenschaftler an sich, weil das da das klingt total behämmert, ist es auch, aber Naturwissenschaften werden da hauptsächlich von Frauen studiert, weil die meisten Männer, die einen Studienplatz bekommen, halt irgendeinen Ingenieursberuf wählen und dann nach dem Studium direkt in irgendeiner Firma anfangen, Brücken zu bauen, Autos zu entwickeln oder sonstiges. Wobei, also ich meine, man kann es verstehen, ne? Ingenieure machen wenigstens was Anständiges. Also ja. Ich meine, was soll Indien mit Physikern? Mit, ja. Mit Physikern? Also, die bauen doch gerade so einen Atomreaktor, oder? Ach, da könnte ich jetzt wieder eine Geschichte. Ja, okay. Nee, ja, aber kann ich gut verstehen. Also ich meine, wir haben da ja viel gesehen, es wird viel gebaut, also es ist eine aufstrebende Nation sozusagen. Also Ingenieure werden ja wirklich händeringend gebraucht, ja. Überall. Das ist. Gut, wir geraten dazu. Ein wenig ins Plaudern. Ein wenig, ja. Wir müssen zurückkommen zu meinem... Das liegt am Bier. Das könnte sein, ja. Wir müssen zum wissenschaftlichen Teil zurückkommen. Also ich sag's nochmal, wo kommen die komplexen Moleküle her? Und mein lieber Freund Isaac hat da eine mögliche Antwort gefunden. Es gibt schon lange die Annahme, dass die molekularen Bausteine, also das, woraus dann irgendwann komplexere Sachen entstanden sind, mit Kometen auf die Erde gekommen sind. Ja. Wir wissen aus Messungen und das heißt, wir sind selber alle Aliens sozusagen. Ich wollte jetzt gerade fast dieses, wir sind ja alle Sternenstaub. Ne? Ja. Okay, schlechte Überleitungen sind heute meine Sache, aber du bist mit den ganz schlechten Zitaten dabei. Lassen wir das. Tatsächlich werden diese, in gewisser Weise hast du natürlich recht, wir sind alle Aliens. Wir haben mit Radioteleskopen gemessen, dass wir in den Tiefen des Weltalls Moleküle wie Zucker, Formaldehyd, Alkohol finden. Da kommen wir wieder dein Interessen etwas näher. Also die schwirren da draußen rum. Die kommen jetzt als Passagiere auf Kometen, die hauptsächlich aus Wasser bestehen, auf die Erde. Also die können... Also so Eisbrocken. Genau, Eisbrocken, und die sammeln halt diesen gesamten Staub und diese ganzen Moleküle im Weltraum auf. Kommen dann bei uns an, donnern auf die Oberfläche und bringen das als Passagiere quasi mit. Das passierte insbesondere, also wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Wasser wir auf der Oberfläche haben und wie viele Moleküle, aus denen dann Leben entstanden ist, braucht man relativ viele Kometen, um diese Mengen gebracht zu haben. Ja. Das ist aber, also es gibt Zeitalter vermutlich nicht, aber ein Zeitraum, den man Late Heavy Bombardment nennt. Also ein Zeitraum, wo extrem viele Kometeneinschläge stattgefunden haben. Und dieser Zeitraum liegt etwa 3,8 Milliarden Jahre zurück. Kann man das irgendwo sehen? Also Krater? Das kannst du insbesondere am Mond sehen. Die meisten Krater dort sind nämlich genau in dieser Zeit entstanden, vor 3,8 Milliarden Jahren. Ich frage mich mal, wie man sowas misst. Gute Frage, ja. Also ich meine, diese ganze... diese ganze Altersbestimmung des Weltalls, wie lange die Erde existiert und so weiter, das hat man ja hauptsächlich, wenn ich mich nicht irre, macht man das durch Rotverschiebung in irgendwelchen weit entfernten Sternen, Ausdehnung des Universums und so. Also, aber dann bei dem Mond zu sagen, wann da Krater entstanden sind, das ist, ich meine, okay, der Fehlerbalken ist bei ein paar Millionen Jahren oder Milliarden Jahren natürlich auch riesengroß, aber trotzdem, man kann zumindest wahrscheinlich dann wirklich grob eine Zeit einschätzen, was schon faszinierend ist. Ja, weiter. Das einzige Problem, was du jetzt hast, also okay, wir sagen, vor 3,8 Milliarden Jahren donnerten hier massiv gefrorene Wasserklumpen auf die Oberfläche, die als Fracht auch noch diese Moleküle, diese einfachen Moleküle gebracht haben, aus denen dann nachher das Leben wurde. Ja. Das einzige Problem ist, wenn so ein Komet auf die Oberfläche donnert, dann explodiert der regelrecht. Ja. Und im Zuge dieser Explosion verbrennen alle organischen Verbindungen. Ich wollte gerade sagen, der verdampft doch schon, wenn er in die Atmosphäre reinrauscht. Ne? Also alles, was du da organisch dabei hast, verbrennt, geht kaputt. Auf jeden Fall, egal wie dick das Ding ist und groß. Genau, auf jeden Fall eben nicht. Denn mein guter Freund Isaac und sein Kollege Mr. Goldman, die haben jetzt offensichtlich, die haben etwas gerechnet. Also die haben, wie gesagt, sind Computersimulanten. Die haben Simulationen gemacht und haben errechnet, dass wenn diese Kometen in einem gewissen Winkel auf die Erde treffen, die Bedingungen nicht so feindlich sind, dass die Moleküle zerstört werden, sondern ganz im Gegenteil, die Bedingungen derart sind, dass sich sogar noch komplexere Moleküle bilden können bei diesem Einschlag. Das heißt, aus diesen sehr einfachen Bausteinen, die aufgesammelt wurden im Weltraum, werden während des Einschlages komplexere Moleküle, die dann ja quasi auf der Erde landen und dort als Bausteine, als komplexere Bausteine zur Verfügung stehen, um im Nachhinein daraus Leben, Zellen, Viren zu schaffen. Also kann man sich quasi vorstellen, dieser Meteoritenregen war dann quasi so der Ursprung des Lebens. Oder so der Startschuss. Ja, genau. Das ist jetzt genau die Frage. Ist das die einzige, ist das der Pfad, den das Leben gehen musste? Mhm. Musste das passieren? Und da sind sie natürlich zurückhaltend, weil das, ich meine, die haben eine Simulation gemacht. Das wäre ein bisschen weit hergeholt. Das behaupten sie auch nicht. Ich habe tatsächlich kurz mit dem Isaac sprechen können und er sagt, das ist eine Möglichkeit, ein Pfad, wie Leben oder komplexere Moleküle entstanden sein könnten, aber mitnichten der einzige, ist eine Möglichkeit. Ich fand auch die Aussage ganz lustig von seinem Kollegen, der sagte, jetzt Experimente zu machen, die das belegen, ihre Simulation, ist natürlich ein bisschen schwierig. Also die Bedingungen, die bei so einem Kometeneinschlag herrschen, ja, zu simulieren, alles, wird schwierig sein. Ja. Aber, und da haben sie auch recht, es ist natürlich einfacher, so ein Experiment zu machen, wenn du zumindest schon mal weißt, wonach du suchst. Das stimmt. Also von daher, ich habe mich gefreut über dieses schöne Paper, was in 2 Tagen erscheint. In welcher Zeitschrift? Das hatte ich schon gesagt. Ich gucke noch mal gerade kurz. Journal of Physical Chemistry A. Finden Sie im Zeitschriftenhandel Ihres Vertrauens. Ne? Bahnhofsbuchhandlung. Ja, genau. Ich, ne? Noch schnell was für die Reise leichte Lektüre für unterwegs. Habe ich leider nicht verlinkt natürlich, weil es noch nicht draußen ist. Aber ich werde... ich habe einen Artikel im New Yorker gefunden. Deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Und den Artikel werde ich mal verlinken. Sehr lustig sind die Kommentare da drunter. Ah, sind da Kreationisten, die losstürmen und so? Oder? Da finde ich ja immer großartig sowas. Lohnt mal reinzugucken. Ich habe danach, musste ich dem Isaac mein Bedauern aussprechen, weil ich glaube, da tut schon weh. Du machst einfach nur so eine Simulation und du freust dich da deine Arbeiten in so einem Journal veröffentlicht zu werden, ist ja auch nicht ganz so einfach. Du musst ja durch einen Review-Prozess durch und das ist schon ein Haufen Arbeit. Also du bist froh, dass das irgendwie veröffentlicht wurde und dann wird das so zerrissen von irgendwelchen Menschen, die im Zweifelsfall überhaupt keine Ahnung haben. Ja, genau. Gut. Das habe ich übrigens auch unter deinem Science Slam Video, die Kommentare darunter, die sind auch super. Ja. Also, wenn er denn Diamanten machen kann, warum arbeitet er denn dann noch an der Uni? Ich habe tatsächlich, ich hab dem Isaac irgendwie geschrieben, tut mir leid für die Kommentare, das muss hart sein. Und er hat dann irgendwie so geschrieben, don't read the comments. Und da hat er natürlich, ja, ja. Da hat er natürlich recht. Da ist er professioneller. Tja. Wir kommen zu deinem nächsten wissenschaftlichen Thema. Jo, auch hochprofessionell vorbereitet. Ich muss dazu sagen, ich habe da auch mal einen Blick ins Paper geworfen. Ich habe erst einen populärwissenschaftlichen Artikel dazu gefunden, fand das Thema interessant. Und um sich jetzt in das Thema richtig einzuarbeiten, hätte ich da doch deutlich mehr Zeit investieren müssen. Aber ich kann trotzdem was zu erzählen. Und meine Hoffnung ist auch, dass du mir noch was dazu erzählen kannst. Weil du sowas Ähnliches... oder was heißt du, weil wir hier sowas Ähnliches vorhaben, okay. Also zumindest was in die Richtung geht. Und zwar habe ich aus einer Veröffentlichung aus dem ACES, das ist in Australien, das steht für, jetzt kommt, wird wahrscheinlich ein Top-Forschungsinstitut sein, weil Top-Forschungsinstitute haben immer lange Namen. Australian Research Council Center of Excellence for Electromaterial Science. Das ist schmissig. Das hat was, ne? Und zwar, da gibt's einen gewissen Professor Yun Chen, Und ein Professor Gary Swegers heißt er. Die haben sich vorgenommen, aus Meerwasser Wasserstoff zu gewinnen. Ich meine, viele Leute kennen das noch aus dem Chemieunterricht oder aus irgendwelchen kleinen, da gibt es übrigens auch schöne Shiner-Gadgets zu, vielleicht kaufe ich dir davon mal eins. Kennt das, wenn man Wasser hat, Strom, also eine Spannung anlegt, dann findet eine chemische Reaktion statt und wir oxidieren das Wasser quasi, wir trennen den Sauerstoff von dem vom Wasserstoff und generieren quasi Wasserstoff und Sauerstoff. Was eine schöne Sache ist, prinzipiell könnte man mit destilliertem Wasser, funktioniert auch super, hat man nur selten zur Hand und interessant wäre es, wenn man sowas mit Meerwasser machen könnte, um Wasserstoff zu generieren. Das Problem bei Meerwasser ist, da ist ja noch jede Menge anderer Kram drin. Und wenn man jetzt Materialien nimmt, irgendwelche Halbleiter oder ähnliches und da ein hohes Potenzial an dieses Meerwasser anlegt, entstehen neben dem Wasserstoff und dem Sauerstoff noch andere fiese Verbindungen, unter anderem giftiges Chlorgas. Ui, ja. Und so Chlorin. Das möchte man es gibt's als Nebenprodukt und das möchte man nicht haben. Jetzt gibt es etwas, das nennt sich fotogestützte Synthese, nicht Synthese, Aufspaltung von Wasser halt in Wasserstoff und Sauerstoff. Okay. Das heißt, man nimmt sich es gibt's heute schon, jetzt nicht kommerziell erhältlich, aber da gibt's diverse Paper zu. Man nimmt sich ein halbleitendes Material wie eine Solarzelle oder sowas in die Richtung. Durch die Lichteinstrahlung wird eine Spannung generiert und an diesem Spannungsabfall wird dann halt Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Sowas ähnliches wollten wir ja zum Beispiel mit Nanopartikeln machen, wenn ich mich nicht irre, oder? So in die Richtung. Das ist richtig, ja. Genau das machen wir in einem Projekt gerade mit Titandioxidpartikeln, ja. Das sind die halbleitenden Partikel, ja. Genau. Und das ist halt ein Metalloxid, das da benutzt wird. Und da gibt es heutzutage schon mehrere Materialien, mit denen das funktioniert. Das Problem bei diesen Materialien ist nur, dass da halt häufig, wie hier in diesem Paper beschrieben, halt auch Chlorgas entsteht, wenn man das aus Meerwasser macht. Okay. Und die Menschen hier sind Chemiker. Das ist auch in Chemical Review Letters oder so erschienen. Können wir verlinken. Zumindest das Abstract, der Rest ist wieder hinter einer Paywall. Aber kann man zumindest mal das Abstract lesen. Die haben ein künstliches Chlorophyll, also so ein Farbstoff, wie der auch in Pflanzen vorkommt, auf ein leitendes Polymer, also auf ein Plastik, aufgebracht und benutzen das als Katalysator, um halt in diesen, also es sind leitende Plastik, also es ist kein normales Plastik, sondern es ist auch ein, ich weiß gar nicht, dotiert ist da das falsche Wort. Es ist halt auch mit verschiedenen Elementen vermengt, so dass es halbleitend ist. Ein halbleitendes Plastik quasi. Und haben das mit diesem künstlichen Chlorophyll beschichtet, das dann als Katalysator wirkt. Und mit diesem Kunststoff bekommen die es hin, schon bei einem Volt Potentialdifferenz quasi, die die haben, also bei 1 Volt Spannung, das sie anlegen, eine ähnliche Ausbeute zu bekommen wie bei den halbleitenden Metalloxiden. Okay. Könnte man jetzt sagen, okay, super, die haben halt Kunststoff genommen anstatt Metall. Was ist das Tolle daran? Das Tolle daran ist, dass bei denen die einzelnen Wassermoleküle anscheinend, also steht zumindest in dem Paper drin, dass sie anscheinend gezielt nur die Wassermoleküle damit wirklich zerlegen und es entsteht kein Chlorgas oder ähnliche Nebenprodukte dabei, sondern die haben eine selektive Separation dieser Moleküle durch diesen Farbstoff, den die aufgebracht haben und erreichen, wie gesagt, damit ähnliche Werte wie mit den halbleitenden Metallen und das Ganze ohne Chlorgas zu erzeugen. Würde man sagen, ist auch schon ganz nett, ist prinzipiell schon mal für eine technische Anwendung schöner, weil man kein Chlorgas mit hat. Das Zeug hat aber noch mehr Vorteile. Das Zeug ist extrem flexibel, weil es ein Kunststoff ist. Mhm. Man kann es in sämtlichen Formen aufbringen. Es ist übrigens leicht grünlich. in dem Paper ist auch ein schönes Bild, wo die so eine Membran mal gefertigt haben, also wirklich ein kleines Device und das durch die Gegend biegen. Und die Anwendung, die man sich jetzt vorstellen kann mit so einem Teil. Ja gut, die erste Anwendung, die ich sehe, ich lege das einfach flächendeckend irgendwo ins Meer. Sonne habe ich da. Richtig. Wasser habe ich da. Und ich erzeuge für Nöppes Wasserstoff. Und zwar dann halt flächig auch in großen Mengen. Das Schöne, und Wasserstoff heißt als Energieträger. Genau. Man kann dann Wasserstoff nehmen und damit Autos antreiben quasi. Oder okay, Wasserstoffturbine wird ja auch dran gearbeitet, sowas zu entwickeln. Also eine Turbine, die mit Wasserstoff betrieben werden kann. Ich meine, ich würde mein ganzes, im Grunde genommen würde ich mein Boot schon mal damit auskleiden. Ja, genau. Das ist halt das Schöne. Das ist ein Kunststoff, den kann man überall draufschichten. Ja. Und das Zeug ist billig wie sonst was. Mhm. Also im Gegensatz zu jetzt halbleitenden Metallen. Titan ist jetzt nicht gerade unbedingt billig. Und ich weiß noch was. Ja. Wir haben ja das Problem, dass der Meeresspiegel ansteigt. Ja. Und das heißt, wir können damit den Meeresspiegel dagegen ankämpfen, indem wir das Meerwasser, was da ansteigt, zersetzen. Und daraus Wasserstoff machen. Nein, nochmal ernst, also kurz ein bisschen ernsthafter. Interessant wird das Ganze, weil es halt extrem flexibel ist und auch Langzeittests überstanden hat. Also Kunststoffe haben ja sonst die Schwierigkeit, dass sie schnell altern. Das Zeug hat auch Langzeittests überstanden, dass man mobile, flexible Wasserstoffgeneratoren damit bauen kann. Ah. Also ich meine, ich habe ja an meiner Anlage einen Wasserstoffgenerator stehen, der mir hochreinen Wasserstoff macht und wie ich letztens gelernt habe, auch Deuterium. Ich muss direkt, also wenn ich irgendwie jemandem erzähle, ich habe einen Deuterium-Generator, denke ich immer direkt an Bomben. Naja, auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist, weiß ich nicht, so groß wie so ein Unterstellschrank von einem Schreibtisch und auch nicht gerade leicht. Und verbraucht halt Strom. Und das Ding hier, da fülle ich im Grunde Meerwasser oder irgendein Wasser ein, das nicht mal besonders sauber sein muss. Und kann daraus im Grunde einen mobilen kleinen Wasserstoffgenerator bauen. Fand ich faszinierend. Ist natürlich noch lange weg von Marktreife, aber das ist in der Physik ja recht häufig. Wahrscheinlich machen die gerade Quadratzentimeter davon, oder? Also das Device, was ich gesehen habe, was du so in der Hand hatte, war schon so Handteller groß. Ja, immerhin, Das ist schon nicht übel. Man muss ja sagen, in der Grundlagenforschung ist das ja häufig so, dass was wir jetzt so an Potenzial erforschen oder sehen, Anwendungen fallen dann nicht direkt raus. Das hätten zwar alle Projektleiter und auch alle Leute, die irgendwie die Sachen finanzieren gerne, dass da Devices rausfallen, aber so funktioniert Grundlagenforschung ja nicht, wie wir beide wissen, sondern man erforscht was und vielleicht fällt da so in 20 Jahren mal ein ordentliches Device raus. Wobei natürlich die Zeit zwischen Grundlagenforschung und dass da wirklich was Sinnvolles, also was Nutzbares bei rauskommt, kürzer geworden ist. Worüber man diskutieren kann, ob das gut ist. Ja, genau, das ist auch eine gute Frage, ob das gut ist, weil man hat halt einen ordentlichen Druck, ne? Muss was bei rumkommen. Also nicht nur wissenschaftlich verwertbar, sondern auch wirtschaftlich verwertbar. Ja, und da ist genau die Frage, ob die universitäre Forschung zwingend nutzbar sein muss oder ob sich ein Land wie Deutschland nicht auch die zweckfreie Forschung leisten muss als Kulturgut. Richtig. Genauso wie wir uns Kunst leisten. Und so muss eventuell auch die völlig zweckfreie Forschung ermöglicht werden. Und in diesem abgesehen Land. Davon, ohne Grundlagenforschung, die jetzt nicht zwingend zweckgebunden ist, gibt es auch irgendwann keine Innovationen mehr. Weil häufig, also viele Produkte, die wir kennen, die heute in jeder Küche vorkommen, wie eine Teflonpfanne zum Beispiel. Oh Gott, nein, nicht dieses. Die Teflonpfanne, die kein Abfallprodukt der Raumfahrt ist. Ah, Gott sei Dank, dass das noch klargestellt wurde. Die ist, aber die ist ein Zufallsfund auch gewesen. Also die wurde nicht gezielt erforscht, sondern da hatten Chemiker über einen Urlaub aus Versehen was stehen lassen und dann nachher gemerkt, ui, da klebt ja nichts mehr im Glas. Seht zu, dass eure Teflonpfannen zu Hause nicht zu heiß werden. Genau, das ist auch ungesund. Entstehen extrem ungesunde Verbindungen. Ja. Und die Moral. Also immer schön fetten. Also zumindest fetten. Wenigstens einen Tropfen Öl rein. Ja. Bis der weggedampft ist, das dauert. Aber wenn der weggedampft ist, dann wird's unschön. Dann wird's ungesund, ja. Also niemals Teflonpfannen ohne Fett benutzen. Da regt sich unser Herr Prof auch immer so ein bisschen drüber auf, über die Werbung, die es damals gab zu der Zeit. Dass man gesagt hat, man kann mit Teflonpfannen fettfrei braten. Kann man prinzipiell auch, sollte man aber nicht. Genau, wir kommen, wir sind schon sehr lang, deswegen möchte ich langsam in Richtung Ende kommen. Ja, das Bier wird auch immer leerer. Genau, ein Video würde ich dir noch gerne zeigen, und das verlinken wir natürlich auch. Das habe ich hier gefunden. Was siehst du hier? Ich sehe ein M, ein großes. Ja, okay, das ist die, das steht für die University of Minnesota College of Science. Ich dachte, das steht für Mind Over so, Mechanics. So, jetzt hier. Ich sehe eine einen Quadrocopter, also eine fliegende Drohne, wie man sie in letzter Zeit häufig sieht, mit einer kleinen Kamera vorne dran. Und die fliegt durch Luftballonringe. Genau. Was meinst du, wer diesen Quadcopter steuert? Der nette Herr, den ich gerade im Bild sehe, mit dieser lustigen Kapuze auf und den ganzen hier Gehirnwellen-Abtast-Dingern. Genau, Elektroden oder wie auch immer. Ich mach den Ton mal eben runter. Das ist nämlich, das ist ein Projekt, also du hast es sehr, sehr schön erkannt. Wir sehen hier einen Quadcopter und wir sehen jemanden mit einer Kappe, also so einer schwarzen Überziehhaube mit 64 Elektroden. Und mit diesen 64 Elektroden kannst du Gehirnwellen oder Ströme, also im Grunde genommen haben wir ja elektrische Ströme in unserem Gehirn und die kannst du in gewisser Weise abtasten und zwar insbesondere... Das ist auch eine schöne schematische Zeichnung, die gerade im Video läuft. Also das sind elektrische Ströme, die im Motokortex, also dem Bereich des Gehirns, sich ausbilden, der für Bewegung zuständig ist. Mhm. Dieser Quadcopter wird dadurch gesteuert, dass du dem Probanden, also der diese Haube überzieht, sagst, stell dir vor, du würdest mit der rechten Hand eine Faust machen. Das ist eine klare Bewegung, und die spiegelt sich in einem Gehirnmuster wieder. Mhm. Dann kannst du ihm sagen, mach eine Faust mit der linken Hand oder mach eine Faust mit beiden Händen oder hebe die rechte Hand. Hebe die linke Hand. Das sind Bewegungen, die können mit dieser Haube eben gemessen werden. Und über diese Signale wird dieser Quadcopter gesteuert. Und wie du hier gesehen hast, wird er relativ präzise gesteuert, nämlich durch relativ große, zugegebenerweise Ringe aus Luftballons, die in einer Sporthalle aufgehängt wurden. Mhm. In dem Fall, also ich würde so schätzen, 3-4 Meter sicherlich Durchmesser. Aber trotzdem, wenn man sich vorstellt, dass der allein durch Gedankenkraft gesteuert wird, ist das natürlich schon sehr beeindruckend. Der Quadcopter selbst empfängt die Signale dann über Wi-Fi. Ja, ist klar. Wireless LAN. Aber eben gesteuert von Leuten, die nur an Bewegungen denken. Ich finde es immer faszinierend, dass man sowas mit so ein paar Elektronen, die man sich über den Kopf zieht, dass man sowas messen kann. Das finde ich Hammer. Die Ströme sind nicht stark, aber wenn deine Sensoren nur gut genug sind, kannst du eben kannst du eben doch auslesen, welche Bewegungsmuster da gerade abgerufen werden. Ja, interessant. Und ich meine, die Anwendungen sind natürlich klar. Ne? Leute, die sich nicht mehr bewegen können, die also keinen Joystick in die Hand nehmen können oder die nichts mehr steuern könnten Drohnen. Ich muss sagen, da höre ich auch wieder das Militär an die Tür klopfen. Also. Ja, das möchte ich nicht ganz ausschließen. Ja. Ach was. Das muss ich schon zugeben. Ja, das kann ich nicht ausschließen. Aber für jemanden, der nicht mehr in der Lage ist, selber sich zu bewegen und einen Joystick zu steuern, wäre es natürlich schon interessant. Richtig interessant wäre das auch für hier bionische Prothesen oder sowas. Also wenn wirklich jemand, sagen wir mal, die Hand, Arm verliert und dann, ich meine, der muss dann nicht lernen, irgendwie komische Muskeln anzuspannen, um das Ding zu steuern. Wenn das überhaupt noch kann. Genau, wenn das überhaupt noch kann, sondern er kann wirklich wie vorher, okay, er rennt die ganze Zeit mit so einer Kappe rum, aber er braucht wirklich nur daran denken, den Arm zu heben und dann hebt sich der Arm, also quasi wie vorher. In welcher Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir unsere Gehirne auf Festplatten runterladen wollen? War das die Nullte? Das war die Nullte, glaube ich. Ich glaube, Ich meine, es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als wenn mein Gehirn auf so einem Quadcopter sitzt und ich die ganze Zeit durch die Gegend fliegen kann. Peter Pan. Aber Gehirn auf einem Quadcopter, mir fällt gerade auf, Captain Future. Kennst du nicht? Captain Future kenne ich, ja. Simon Wright, das lebende Gehirn? Nein, das kenne ich nicht. Ja, genau. Okay, also mit einer weiteren Enttäuschung nähert sich diese Sendung dem Ende. Kennst du die Antenne? Ja, ich kenne die Antenne. Okay. Schade. Hast du sowas mitgebracht? Oh ja, tatsächlich habe ich diesmal noch was mitgebracht. Erstmal möchte ich einmal kurz noch, um den Sendungsplan gerecht zu werden, einmal noch kurz erwähnen, man findet Methodisch Inkorrekt diesen wunderschönen Podcast hier natürlich auch in den Social Media Dingern, die man heute so kennt. Einmal unsere Website, die ihr ja kennt, methodisch-inkorrekt.de und den Twitter-Account von uns, Methodisch Inkorrekt, ging leider nicht, ist zu lang, deshalb heißt er einfach nur Minkorrekt. Also groß, also Min, also ja, Minkorrekt. Ruhig mal followen, wir. Unsere Followerzahl hat sich diese Woche schlagartig verdoppelt. Genau, es sind jetzt 2. Ja, tatsächlich, wir tweeten immer mal, wenn wir über was Interessantes stolpern, ja. Tweeten wir schon mal was Lustiges. Und nebenbei tweeten wir auch, wenn wir neue Sendungen aufnehmen. Ja, so wie heute so zum Beispiel. Ja, dann habe ich zum Abschluss noch ein kleines Lied mitgebracht. Och, du hast Klavier gespielt. Das möchte ich. Ich dachte, das möchte ich uns nicht nochmal antun. Das werde ich uns auch nie wieder antun. Vielleicht, wenn es diesen Podcast so in 3-4 Jahren nochmal gibt und ich dann ordentlich Tetris spielen kann, dann spiele ich das live. Okay, ja. Dann möchte ich auch nochmal die amerikanische Nationalhymne singen. Auch mit ordentlicher Untermalung und dem ganzen Drum und Dran. Also so mit Band und. Wir schauen mal. Und okay, ich habe mitgebracht von der gute Mensch heißt Tom Lehrer. Der macht wissenschaftliche Songs, sehr schöne. Unter anderem ein Lied, das ich erst hätte gerne vorspielen wollen, das heißt New Math. Okay. Also neues Math. neue Mathematik. Da erklärt er so ein paar, also in diesem Lied erklärt er ein paar Rechentricks. Aber das muss man sich angucken. Das kann man, also durch Hören, der spricht dabei zu schnell, das kriegt man nicht mit, das muss man sehen. Aber er hat ein anderes schönes Lied, das heißt Tom Lehrers The Elements. Okay. Also die Elemente passen zu dem Song, den du vorhin hattest für Kinder. Stimmt, ja. Und er ist heute generell eine sehr musikalische Sendung. Ja gut, da lässt sich drüber diskutieren. Und es wird stetig besser. Stimmt, ja. Wir sind auch ganz tief eingestiegen. Das habe ich mitgebracht und würde ich zum Schluss jetzt gleich anschmeißen. Sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, war schön heute. Ein bisschen länger, aber trotzdem okay. Länger, ja. Ja, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Ciao. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium. And iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.